alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Herzlich willkommen, Lothar Bodinger begrüßt euch zur physikalischen Soiree, zur August-Ausgabe, die Nummer 182 sind wir schon. Einmal pro Monat am ersten Montag. Jetzt aber quasi live auf der Terrasse im Friedensbezirk Braunau zu Gast bei Franz Riffert. Hallo Franz. Hallo Lothar. Franz, du bist Erziehungswissenschaftler, Bildungswissenschaftler. Da fängt das Problem schon an, oder? Ja. Was ist man? Bildungswissenschaftler. Also ich verstehe mich eher als Erziehungswissenschaftler. Ich habe diese Unterscheidung zwischen Erziehung und Bildung eigentlich nie so ganz 100% verstanden. Ich weiß, es gibt eine lange Tradition der Kontroverse darüber. Und wenn man zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, ist es immer ein Problem, oder aus dem Deutschen ins Englische, nicht, wenn Bildung vorkommt und Unterschied wird von der Erziehung, und im Englischen gibt es nur Education. Und mir ist diese eher simple Art und Weise der Amerikaner im konkreten Fall hier einfach, ja, naheliegender, und ich würde einfach vorziehen, nur von Erziehung zu sprechen. In einem sehr weiten Begriff dann, oder Sinn. Ich würde mit dir ganz gerne über deine Arbeit sprechen, die eben als Erziehungswissenschaftler ist. Du bist in Salzburg, am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Salzburg. Wir sitzen auf deiner Terrasse und wir werden manchmal Kreissägen hören, aber so ist es einfach in am Land, wo man irgendwie draußen ist und unter dem Kirschbaum sitzt. Genau. Ja, aber was hat das mit Physik zu tun? Wir sind in der physikalischen Soiree und jetzt muss ich noch einen Anknüpfungspunkt bringen, ganz zu Beginn. Der Physiker Richard Feynman hat in seinen berühmten Vorlesungen in Amerika gesagt, diese Vorlesungen gibt es auch bei uns übersetzt, dann wirklich der, die Bibel. Er hat da zu Beginn seiner Vorlesungen macht einen Streifzug in die anderen Wissenschaften, Biologie, Chemie, sagt er, alles Wissenschaften, aber die Psychologie, das ist keine Wissenschaft. Psychologie ist bestenfalls ein medizinischer Prozess und vielleicht eher eine Geisterbeschwörung. Also da spricht er über die Psychologie. Und der Anteil der Psychologie, der sich mit den neuronalen Netzen beschäftigt, das gilt für ihn auch nicht als Wissenschaft, weil das Gedächtnisding, wie er es nennt, das Gedächtnisding, das kann leider nicht auf direktem Weg analysiert werden. Wenn wir, sagt er, herausfinden können, wie ein Hund funktioniert, wären wir schon ziemlich weit fortgeschritten. Hunde sind leichter zu verstehen als Menschen, aber niemand weiß bis jetzt, wie ein Hund funktioniert. Also überall dort, wo das Leben dabei ist, wenn es um Bewusstsein geht, dann werden die Physiker unlocker. Und jetzt kommen wir zu deiner Geschichte, zu deiner Arbeit. Metaphysik, das ist ja nur ein bisschen über der Physik. Und wir müssen irgendwie das Thema schon rechtfertigen, dass wir in der physikalischen Soiree über die Metaphysik und was hat das mit der Erziehungswissenschaft zu tun. Das ist ein scharfer Einstieg, oder? Das ist ein sehr scharfer Einstieg. Und dass der Herr Feynman spricht von Gedächtnisdingen, wundert mich auch nicht. Ich glaube, er ist ein Hauptvertreter einer Substanzmetaphysik, wie ihn die meisten, Wissenschaftler, Physiker heute vertreten. Insofern ist das also nicht besonders etwas Neues. Und wenn er das davon spricht allerdings, dass man den Geist oder das Gedächtnis oder den Hund sogar nicht direkt oder auf direktem Weg analysieren kann, dann bin ich mir nicht ganz sicher, was man alles auf einem direkten Weg analysieren kann. Das würde ich ihn fragen zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob man subatomare Prozesse auf einem direkten Weg analysieren kann, beziehungsweise was das dann heißt, ein direkter Weg. Das geht ja auch nur über Experimente und Computer, die man programmiert, und dann sieht man dann irgendeine statistische Kurve und da ist so ein kleiner Ausschlag. Und so würde ich als Nichtphysiker das, als Laie, mehr kann ich dazu nicht sagen, auch sehen. Ja. Substanzmetaphysik war das Stichwort, oder? Ja. Das heißt, er sucht oder man sucht die Dinge in der Materie. Das heißt, es gibt nichts Losgelöstes von den Sachen, an denen wir uns anhauen können. Naja, der springende Punkt ist der, also viele der heutigen Wissenschaftler glauben, sie haben keine metaphysischen Voraussetzungen. Ich glaube, dass das falsch ist. Sie haben nur unbewusste metaphysische Voraussetzungen. Eine Metaphysik, die so allgemein akzeptiert worden ist, so, dass es quasi so wie die Luft ist, die wir nicht mehr wahrnehmen, ja, die aber unser Denken permanent beeinflusst. Haben wir schon gesagt, was die Metaphysik ist? Gibt es verschiedene Definitionen davon. Also ich würde die von Mario Bunge zum Beispiel vorschlagen, um sozusagen eine Art Konsens für das Gespräch zu finden. Es ist die Theorie über die allgemeinsten Charakteristika der Wirklichkeit und der realen Objekte. Also eine allgemeinste Theorie sozusagen. Umschließt dann die Einzeldisziplinen von der Physik über die Chemie, Biologie bis hin zur Psychologie, Soziologie und wenn man dann so will, auch zu den Kulturwissenschaften allgemein, Geisteswissenschaften wurde das früher genannt. Ja. Ist es das, wenn auch die Hacker sagen, also sie reden auf der Metaebene über die Welt, über die Dinge? Bis zu einem gewissen Grad könnte man schon sagen. Ja. Ich würde aber eher bevorzugen zu sagen, dass die Metaphysik so die Basis bildet. Ja. Die Basis? Die Basis also bildet. Also nichts darüber? Ja, weniger darüber, obwohl natürlich die Basis schon etwas ist, was man braucht, um darüber reflektieren zu können, sozusagen, über die einzelnen Disziplinen und ihre Voraussetzungen. Ja, also um zurückzukommen, also die Metaphysik, die heute die meisten Wissenschaftler so unausgesprochen und unbewusst akzeptieren, die geht zurück auf René Descartes, also auf den Beginn der Neuzeit. Descartes hat ja gesagt, die Wirklichkeit besteht aus drei Substanzen. Die dritte, das ist nämlich Gott, die wird meistens dann vergessen, bei Descartes war sie noch vorhanden. Aber das sind die materiellen Substanzen, ja, die res extense. Und dann gibt es die geistigen Substanzen. Ebenfalls ein Ding sozusagen, daher Substanz, ja, das Denken sozusagen, das er nur den Menschen vorbehält, Descartes. Und alle anderen Dinge, das sind praktisch Substanzen, die mechanistisch miteinander verknüpft sind. Ja, und ein Hund ist nichts anderes als ein Klavier. Wenn ich bei einem Klavier eine Taste drücke, dann habe ich einen schönen Ton. Wenn ich einen Hund mit einem Stäbchen schlage, so Descartes, dann jault er genauso, wie das Klavier ihm einen Ton von sich gibt. Aber es ist im Wesentlichen nichts anderes, vielleicht etwas komplexer, das Hündchen, als das Klavier. Also drei haben wir. Drei haben wir. Und die zweite, also die geistige Substanz, die behält Descartes den Menschen vor, das ist das Denken dann. Ja? Und die zwei Substanzen haben nichts miteinander zu tun. Es gibt kein Prädikat, das sowohl für die, das man anwenden kann auf die res extense und keins, das man auf die geistigen Dinge anwenden sind könnte. Sind völlig getrennt. Ja? Ist das dieses Körper-Geist? Und daraus ergibt sich dann dieses Geist-Körper-Problem. Die Trennung, ja, oder Leib-Seele-Problem, wie manche Philosophen bezeichnen. Dass die nichts miteinander zu tun haben. Ja, die körperlichen Dinge sind ausgedehnt und die geistigen Dinge sind nicht ausgedehnt, sozusagen. Einer wollte mal die Seele messen, 21 Gramm, das Gewicht von 2 Dollar-Münzen. Ist aber gescheitert. Also er hat dann noch einmal das mit mehreren Leuten probiert, als sie gestorben sind, und da war nichts. Und das dritte ist Gott. Also, dritte wäre dann Gott. Ja. Und eine Substanz ist immer definiert bei Descartes als ein Seiendes, das nichts anderes für seine Existenz braucht, damit es existieren kann. Ein Seiendes, das nichts, kein anderes Seiendes braucht, um existieren zu können. Das ist eine Substanz. Ja, das ist eine selbstgenügsame Substanz sozusagen. In Wirklichkeit ist es natürlich nur Gott. Ja. Aber ja, im gewissen Sinn ist es auch, sind es materielle Dinge, aber auch geistige Dinge. Das Problem ist natürlich dann schon, wie man erklären soll, dass Materielles auf Geistiges einwirkt, nicht? Wo die materiellen Dinge ja nur durch äußere Einwirkungen aufeinander sich gegenseitig beeinflussen können. Klassisches Beispiel, die Billardkugeln. Ja, Hume hat auch davon gesprochen, oder es verwendet als Paradigma, dass eine Billardkugel eine andere anstößt. Ja, zurückzukommen auf Descartes, also Rex extensa wären Billardkugeln und sie sind nur wirken nur äußerlich aufeinander ein, durch ihre Ausdehnung. Und das ermöglicht nur den Anstoß. Ja, das Problem ist jetzt, wenn ich sozusagen eine körperliche Substanz zu mir nehme, nämlich einen Doppelliter Wein, ja, und dann auf einmal mein Denken anders wird dadurch. Ja. Wo ist die Wechselwirkung? Wo findet die Wechselwirkung statt? Ja, und das ist ein offenes Problem und es gibt keine Lösung, würde ich immer sagen, weil einfach eine Lösung kann man nur dann finden, wenn Prädikate für beide sozusagen Konzepte auf diese verteilt sind. Dort wäre sozusagen der logische Konnex möglich, wenn beide völlig voneinander schon unabhängig definiert sind. In einem absoluten Sinn, dann kann es auch keine Wechselwirkung zwischen den beiden geben. Wir haben im Vorfeld gesprochen, dass dieses Gespräch heute peinlich werden könnte für jeden von uns. Ja. Für dich, weil du vielleicht für eine Frage kein passendes Beispiel hast. Ja. Für mich, weil ich vielleicht nicht die passende Frage zu einem Beispiel habe. Ja. Aber es ist ein Sommergespräch unter einem Kirschbaum, nicht? Also. Aber was hat die Erziehungswissenschaft mit diesen Fragen zu tun? Naja, die Metaphysik beeinflusst unser Denken, habe ich schon gesagt. Wenn man die Dinge so aus Substanzen sieht, und Substanzen haben ja nichts Geistiges an sich nach Descartes. Und daher natürlich die können die materiellen Dinge nicht denken. Sie haben auch keine subjektiven Empfindungen in diesem Sinn. Ja? Und das hat schon weitreichende... Der Hund zum Beispiel. Zum Beispiel der Hund wäre das schöne Beispiel dafür. Ja, ja. Und was unterscheidet den Menschen vom Hund, eben weil er Gedanken hat? Eben, dass er solche Gedanken und Empfindungen hat, die der Hund eben nicht hat. und Erziehungswissenschaft. Warum die Erziehungswissenschaft? Es könnten sich ja theoretisch ja ausschließlich die Philosophen damit beschäftigen. Oder die, naja, die. Es ist ja dann später weitergegangen nach Descartes. Bei Descartes hat es ja die geistigen Dinge noch gegeben. Ja? Die res cogitantes sozusagen. Ne? Mhm. Aber dann ist Darwin gekommen und seit dieser Zeit gibt es nur noch sozusagen die ausgedehnten, die materiellen Dinge. Mhm. Ja? Auch die Lebewesen sind diesen Mechanismen unterworfen. Ja? Und dann sind wir dann schon dort, wo wir sagen können, wo finden eigentlich solche subjektiven Erfahrungen statt, wo findet Bewusstsein statt, wie kann das überhaupt möglich sein, was sind Werte? Ja? Das sind alles. Und dann sind wir bei der Erziehungswissenschaft. Warum? Ja, weil Erziehungswissenschaft immer mit Werten zu tun hat. Wenn Erziehung, wenn wir das definieren so als die Beeinflussung eines Menschen, das beeinflusst werden eines Menschen durch einen anderen Menschen in eine bestimmte Richtung hin, dann setzt das voraus, dass man fragt, in welche Richtung. Mhm. Es gibt ja mehrere Richtungen. Um so zu begründen zu können, warum in eine bestimmte Richtung, muss ich sagen, dass die besser ist als eine andere. Und besser ist immer, es ist ein Wert vorhanden. Mhm. Der wertvoll ist als ein anderer Wert vielleicht. Und damit sind wir in der Erziehungswissenschaft sofort bei Werten. Wenn wir Werte völlig ausklammern, kann auch eine Erziehungswissenschaft nicht stattfinden. Na, und bin ich sofort bei der Erziehungswissenschaft, wenn ich ein Kind nur aufziehe und ihm ermögliche, den Alltag zu bewältigen im Sinne von... Das sind ja Werte, die dahinter stehen. Fahrkartenautomaten bedienen. Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist aber auch ein Wert natürlich. Ja. Das ist ein Wert, das ein Fahrkartenautomat. Selbstverständlich. An, teilzunehmen an dieser modernen technologischen Gesellschaft, diese sozusagen Science Literacy oder Reading Literacy, wie man es heute so schön im Zeitalter von PISA nennt, also diese Alltagsfertigkeiten, um in einer demokratischen Gesellschaft mitwirken zu können. Natürlich ist das eine Wertentscheidung, die ich fälle. Ich könnte auch sagen, nein, 90% brauchen das gar nicht. Also sobald ich mich mit Aufziehen vom Nachwuchs beschäftige, bin ich mit Wertfragen konfrontiert. Und das überall in einer. Sie haben doch zwei Kinder, Sie könnten sie versuchen, Faschisten zu erziehen oder zu Kommunisten oder zu Katholiken oder zu Buddhisten oder zu Agnostikern oder was auch immer. Und das ist Ihre Entscheidung, die Sie fällen. Ich nehme an, Sie haben sich das bis zum gewissen Grad überlegt. Wir können nicht du sagen, gell? Ah ja, genau. Gut, das heißt, als Erziehungswissenschaftler schaue ich mir die dahinterliegenden Mechanismen an. Das ist die Wissenschaft an der ganzen Sache. Dass ich das jetzt zuschaue, wie andere Menschen ihre Kinder zu Kommunisten erziehen oder zu Kapitalisten. Und ich beschreibe dahinterliegende Gesetzmäßigkeiten. Das ist die Wissenschaft an der Erziehung dann. Die Erziehungswissenschaft ist Verschiedenes. Die Erziehungswissenschaft ist einerseits im engen Sinn Wissenschaft, aber auch in einem weiteren Sinn um die Unterscheidung von Mario Bunge zum Beispiel einzuführen, zwischen Wissenschaft und Technologie. Wissenschaft beschreibt Wirklichkeit, erklärt Wirklichkeit und versucht, Voraussagen über Wirklichkeit möglich zu machen, möglichst richtige Voraussagen. Technologie ist ein weiterer Schritt, da geht es um Anwendung dieses Wissens, um Wirklichkeit zu verändern. Und Erziehungswissenschaft ist so eine Anwendung, natürlich. Wir versuchen, eines unserer wertvollsten, Dinge unter Anführungszeichen zu verändern, nämlich unsere Kinder. Oder zumindest versuchen es manche. Oder man entscheidet sich bewusst dafür, sie nicht zu verändern. Aber auch das ist sozusagen dann auch eine Wertentscheidung. Das heißt, die Technik ist eine Anwendung der Wissenschaft in diesen materiellen Dingen und die Erziehungswissenschaft ist eine Anwendung der Wissenschaft in diesen menschlich Erziehungsdingen. Bunge würde sagen, es gibt Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen, zum Beispiel eben die Psychologie, aber auch die Erziehungswissenschaft im engeren Sinn, wo es darum geht, zu untersuchen, wie wirken denn verschiedene Erziehungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Menschen zum Beispiel. Ja? Das wäre die Disziplin beim Menschen. Ja? Und die Erkenntnisse, die man da gewinnt, kann man dann anwenden, um sozusagen die Wirklichkeit zu verändern. In der Psychologie kann man zum Beispiel die Erkenntnisse, die man aus der Lernpsychologie gewonnen hat, versuchen anzuwenden in der Psychotherapie, um diese Leute zu neuen, für sie günstigen Lernprozessen zu animieren, die ihnen hilfreich sind und positiv für sie sind. Und ähnlich ist es in der Erziehungswissenschaft sozusagen. Was ich weiß, erforsche über Neugierde, kann ich dann anwenden in der Erziehungswissenschaft. Und gibt es eine Grundlagenwissenschaft der Erziehungswissenschaft auch, wo es eigentlich nicht um Anwendungen geht? Das wäre für mich eben diese Erziehungswissenschaft im engeren Sinn, wo es darum geht, erziehungswissenschaftliches, erzieherisches Verhalten zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Oder auch allgemeinere aus dem Bereich der Psychologie zum Beispiel, Lernprozesse zu beschreiben, zu erklären, ja, und Vorhersagen darüber treffen zu können. Und das dann anzuwenden in der Psychotherapie oder im Unterricht oder im außerunterrichtlicher Erziehungsarbeit und so weiter. Und wenn man sich damit beschäftigt, heißt das noch nicht notwendigerweise, dass man alles Menschliche auf Materie zurückführt und die Wechselwirkung von Materie wie der Hund, den man schlägt mit dem Stock und der quietscht. Nein, das kommt jetzt immer darauf an, welche sozusagen Metaphysik Sie zugrunde liegen haben, würde ich sagen. Wenn Sie eine mechanistische Metaphysik zugrunde liegen haben, dann werden Sie schnell dort enden. Dann haben Sie aber dann das Problem, erklären zu können, warum Sie ein Kind in diese Richtung und nicht in eine andere erziehen wollen. Weil es ja gar keine Werte mehr gibt in dieser Welt. Es gibt kein zumindest Empfinden in der mechanistischen, genau. Und ich denke, wir brauchen eine andere Physik, wo Werte auch und subjektives Empfinden und Bewusstsein, aber auch so etwas wie eine begrenzte Freiheit auch eine Rolle spielen. Weil ohne Freiheit kann ich mir schwer erklären, warum wir für irgendetwas verantwortlich sein sollten. Und Werte, ist es im Sinne von Bewertung, auch moralischer Bewertung? Oder ist es noch einmal die Metaebene? Ich weiß nicht, was du unter moralischer Bewertung verstehst. Moralische Bewertung ist, dass ich sage zum Beispiel, es ist jetzt echt ungünstig, Leute zu Kommunisten zu erziehen oder zu reinen Kapitalisten, weil das halte ich für unmoralisch. Also man kann Kinder nicht so reinjankern in so ganz bestimmte Ideologien. Das wäre jetzt eine moralische Bewertung. Ja, ohne die wird es nicht gehen, glaube ich. Das heißt, es ist selbst die Bewertung dieser Dinge. Man muss sie kritisch diskutieren, man muss sie möglichst explizit offenlegen, ja. Aber ich glaube, es wird nicht ohne sie gehen. Teilt jeder. Was natürlich nicht heißt, wie gesagt, nicht, dass ich missverstanden werde, dass irgendjemand, weiß, was richtig ist. Das wissen wir alle miteinander nicht, ja. Aber wir müssen offenlegen, was unsere sozusagen Werte sind, und wir müssen sie auch einer der Kritik stellen und diskutieren gegebenenfalls. Und dann unsere Entscheidungen treffen. Es wird dann niemand anderen geben, der uns das abnimmt, fürchte ich. Oder Gott sei Dank, wenn ich das sehen möchte. Und mit welchen Methoden macht man das? Beobachten? Experimentieren? Modellieren? Simulieren? Also, wir haben schon von der Wissenschaft im engeren Sinne gesprochen. Also da spielt das Experiment zum Beispiel eine Rolle oder viele andere Methoden, ja, quasi Experimental Designs, Laboruntersuchungen, Feldforschung und so weiter, qualitative Methoden, all diese Dinge, das volle Programm der Wissenschaften im engeren Sinne sozusagen, wie man es heute auffasst. Die Werte kommen, ich glaube, sie kommen auch in diesem Bereich schon rein, ja, aber sie kommen explizit rein und es kann wohl niemand sozusagen abstreiten, dass sie in der Anwendung dieses Wissens reinkommen, ja. Ich kann zum Beispiel chemisches Wissen dazu anwenden, um zum Beispiel Dünger zu produzieren oder Giftgas. Und das ist eine Wertentscheidung, die dahinter steht. Eine in dem Fall, die, glaube ich, hoffentlich für die meisten Menschen keiner großen Diskussion bedarf, aber es ist eine Wertentscheidung letztendlich. Praktisch, wie ich die Anwendung dann mache. Genau. Aber praktisch, wir reden jetzt nicht über die Experimente, ob die ethisch sind oder nicht, an den Methoden selbst ist jetzt nicht gemeint. Das kann man auch machen, nicht? Ich glaube, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass auch im engeren Feld dessen, was man als Wissenschaft verstehen kann, beschreiben, erklären, vorhersagen, zum Teil auch schon Werte eine Rolle spielen. Ja, man kann da unterscheiden wissen zwischen dem Entstehungszusammenhang in den Wissenschaften und dem Begründungszusammenhang und dem Anwendungszusammenhang. Wie kommt man zu einer Idee? Ja, zum Beispiel. Oder welche Idee will man erforschen? Auch das ist schon eine Wertentscheidung. Mhm. Soll ich über Dinge forschen, die vielleicht für die Bekämpfung des Hungers höchst relevant sind? Oder soll ich über subliminale Prozesse, die für niemanden großartig anwendungsrelevant sind, forschen? Subliminale Prozesse. Ja, das also ist unbewusste Prozesse. Unbewusste Prozesse. Wenn ich beim Reingehen in den Supermarkt vorher noch irgendwo Coca-Cola Plakat im Augenwinkel nicht bemerke, dann kaufe ich drinnen vielleicht Coca-Cola, weil ich es vielleicht doch bemerkt habe oder so. Ja, die neue Forschung sagt, dass es so einfach nicht ist. Und diese klassische Geschichte, wo während der Kinovorführungen die Coca-Cola-Werbung subliminal eingeblendet worden sind, also das hat ja derjenige als Fake, also als Betrug ja offen zugegeben. Also so funktioniert das nicht. Das hat dieser Forschungsrichtung auch gehörig geschadet, das war in den 50er Jahren. Aber inzwischen, seit den 80er Jahren, seit den Experimenten von Tony Marcel zum Beispiel, Conscious and Unconscious Perception und den parallel dazu sich entwickelnden neurophysiologischen Ansätzen, Weißkranz, Blindsight zum Beispiel, ist dieses Thema wieder ganz ins Zentrum der psychologischen, vor allem der neuropsychologischen Forschung gerückt. Hängt auch zusammen mit dem bildgebenden Verfahren, dass man einfach neurologische Prozesse besser sichtbar machen kann. Und es ist einfach so wichtig in unserer Gesellschaft. Wir sind eine visuelle Gesellschaft. Wir werden noch dazu kommen, zu diesem Punkt visuelle Gesellschaft. Das, was wir bemerken, ist übers Auge. Das andere ist aber, dass du auch mit deinen Kollegen Experimente gemacht hast, eben zu diesen subliminalen Wahrnehmungen in Verbindung mit Problemen lösen. Ja. Da reden wir noch drüber. Ja. Was mich aber noch interessiert, ist die, man hat den Eindruck bekommen, dass die Neurowissenschaft mit dem bildgebenden Verfahren auf immer mehr Prozesse im Gehirn schließen kann, was da vor sich geht. Wenn ich in Mathematik Stress kriege, weil ich eine Rechnung nicht machen kann, dann flackert es irgendwo im Fluchtgedächtnis, wenn es das überhaupt gibt. Oder man hat auch festgestellt, dass bewusste Entscheidungen, wie einen Knopf zu drücken, sich vorher schon ankündigen, wenn das Ganze noch nicht bewusst ist, ob es stimmt oder nicht, das ist ja die Frage. Aber sind das Teilbereiche dieser Wissenschaft, die im Mechanistischen herumgrundeln? Geht es da nicht um die Metaphysik? Sie können ein und dieselbe Forschung machen, dieselben Methoden anwenden, meiner Meinung nach, und das machen auf der Basis zweier unterschiedlicher metaphysischer Ansätze. Und sind das zwei unterschiedliche metaphysische Ansätze? Ja, es kann ein mechanistisches sein, alle Descartes, Hume, so in diesem Bereich, ja. Oder es könnte ein anderer Ansatz sein, wie zum Beispiel der von Prozessphilosophen. Und wie kann man das unterscheiden? Die beiden verwenden andere Grundannahmen. Und die verwenden aber dasselbe Gerät, nämlich irgendeinen Scanner, der anzeigt, was im Gehirn gerade abläuft, an welcher Stelle. Nicht alle Prozessphilosophen würden das sagen, aber es gibt eine ganze Reihe von Prozessphilosophen, die überhaupt kein Problem damit haben, diese experimentelle Methodik anzuwenden. Und da kommen wir noch zu einem Gebiet der Prozessphilosophie, über den wir auch noch reden werden, nämlich Alfred North Whitehead, der ja nach wie vor als... Für mich einer der wichtigsten Denker ist, ja. Weil? Des 20. Jahrhunderts. Weil er eine alternative Metaphysik entwickelt hat, die sicherlich auch ihre Probleme hat, aber viele der Probleme der klassischen mechanistischen Metaphysik vermeidet, sagen wir mal so. Das Bestehende entwickelt sich in jedem Moment neu. Ja. Das heißt, und alles ist miteinander vernetzt. Nicht? Wir haben nicht Substanzen, die für sich allein existieren können. Ja? Ein Bild, das übrigens in den Wirtschaftswissenschaften fatale Auswirkungen hat. Ja? Eigeninteresse. Ja? Sondern ich bin, was ich durch meine Vernetzung mit anderen bin. Ja? Und dann bekommt das ein völlig anderes Bild, so eine wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung. Und trotzdem kann ich Experimente, zum Beispiel Laborexperimente, durchführen. Aber ich werde sie wahrscheinlich anders gestalten. Ich werde meinen Leuten, wenn ich sie zum Beispiel in eine Dilemmasituation reinbekomme oder reingebe im Experiment, miteinander reden lassen, austauschen lassen. Und dann erhalten sie ganz andere Experimente, wie zum Beispiel Elinor Ostrom gezeigt hat. Übrigens die einzige Frau, die bisher den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat und sehr viel in diesem Bereich geforscht hat. Ich habe einen Freund, der macht Bildungsprojekte in Indonesien und auf der Südseeinsel Vanuatu. Ja. Und er sagt, auf Vanuatu gibt es nicht Hinkommen und Beobachten, sondern es gibt nur Hinkommen und dabei Mitmachen. Sein. Mhm. Und von ihm habe ich gelernt, wenn man wohin kommt, dass man eigentlich mitmacht. Und das bloße Beobachten, wo hinten wer sitzt und zuschaut, das könnte man tun, aber eigentlich ist es viel lustiger, wenn man nicht macht. Also lustig soll es ja jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, das wird jetzt kein Thema sein, aber evaluieren im Sinne, ein Direktor sitzt im Unterricht hinten drinnen und schaut, was sein Lehrer tut, ist nicht lustig. Aber ein Direktor, der dabei ist, in die Stunde kommt und sie gestalten gemeinsam eine Stunde, das ist schon lustig. Das ist mit Sicherheit lustiger. Aber das ist auch in Richtung... Nur vorbereiten sollte man es tunlichst vor der Stunde. Ja, aber klar. man könnte es auch, das ist schon ein interessanter Ansatz, gemeinsam mit den Schülern während der Stunde machen. Aber praktisch, es entwickelt sich sofort, wie ein Beobachter dabei ist. In der Quantenphysik ist es ja sowieso anerkannt. Inzwischen sind wir dazu weit. Und dass insofern das Beobachten beeinflusst. Ein Landesschulrat oder Direktor, wie du gesagt hast, ist natürlich in einer Dilemmasituation. Er kommt da rein, um etwas zu erfahren über den Unterricht, wie er stattfindet, wenn er nicht drinnen ist. Ja. Er beobachtet aber immer nur den Unterschied, wie sich die Schüler verhalten, wie sich der Lehrer verhält, wenn er hinten steht oder hinten sitzt. Ja. Also er erfährt nie das, was er eigentlich erfahren möchte. Einfach weil das die Methode der Beobachtung in dieser Form der teilnehmenden Beobachtung, wo alle wissen, also oder des Wissens, dass jemand beobachtet, ein reaktives Verfahren ist. Ja. Der Sonne ist es egal, der Physiker ist so besser. glauben wir zumindest, ob sie beobachtet wird oder nicht. Ja, die atomaren Reaktionen in der Sonne sind dieselben, ob beobachtet oder nicht beobachtet. Ja, das Verhalten der Schüler in einer Klasse ist nicht dasselbe, ob hinten beobachtet von einem Landesschulinspektor oder nicht. Und auch das Verhalten des Lehrers ist ein anderes, mit Sicherheit. Evaluierung ist ja auch ein Thema, in dem du arbeitest. Evaluierung ist auch ein Thema, in dem wir, ich und Kollege Paschon, ja, gearbeitet haben, über Forschungsprojekte über 10 Jahre gemacht haben, ja, wo wir versuchen, durchaus im Ansatz der Arbeiten auch von Eleanor Ostrom, versucht haben, sozusagen lokale Gruppen zu ermächtigen, wie das so schön heißt, Empowerment, also ihnen Möglichkeiten zu geben, Hilfsmittel zu geben, sich selber zu organisieren. Ja, die Schule selber zu entwickeln. Eleanor. Die Lehrer, Eltern und Schüler, ist ja in Österreich so wunderschön, dass das im Schulgesetz verankert ist, dass das die Schulpartner sind. Ja, und alle sozusagen nicht nur gehört, sondern aktiv zu involvieren sind in Schulentwicklung. Wie geht's in der Schule in Summerhill übrigens? Gibt's die noch? Summerhill, das hat man auf der Universität gelernt. Weiß nichts davon. Das war die erste antiautoritäre Schule, wo die Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen an den Regeln arbeiten. Das weiß ich nicht. Ja. Das habe ich mir nämlich überlegt, was weiß ich von der Erziehung und von der Pädagogik? Mhm. Es gibt nur wenige Namen. Platon, Sokrates. Die meotische Methode. Ja. Mhm. Die wie? Meotische Methode, wo er versucht hat, durch Fragen sozusagen und nicht durch Vorsätzen von fertigem Wissen, sondern durch Nachfragen die Leute selber draufkommen zu lassen, zum Beispiel mit einem Sklaven, den er dann sozusagen den pythagorischen Lehrsatz entdecken lässt. Genau, weil er ihn eh schon weiß, aber nur noch durch die Verschüttet, noch nicht bewusst sozusagen. Genau. Dann gibt es Rousseau, der diese hat sich Aufklärer, den Kindern angenommen, also mit um sie in eine bestimmte Richtung zu erziehen. Mehr weiß ich da noch nicht. Also irgendwie der edle Wilde, so wie ich weiß und solche Sachen. Möglichst nicht erziehen, ja, genau. Ja, oder möglichst nicht erziehen, was auch immer. Also etwas plakativ formuliert jetzt, ja. Ja. Mhm. Skinner sagt mir etwas, ja. Ja. Skinner ist Behaviorismus, operantes Konditionieren, dass man praktisch immer mit einem Zuckerl belohnt, wenn einer beim Lernen in die richtige Richtung geht. Das machen die Falkner noch, oder? Ja, mit den Falken, ja, mit genau. Mit den Falken. Ja. Und machen manche auch mit ihren Hunden. Oder mit ihren Kindern. Und manche auch mit ihren Kindern, ja. Leider. Naja, das ist eben die Frage. Also, das Kind ist ein schönes Beispiel für diese Substanzmetaphysik, die unausgesprochen im Hintergrund. Das bedeutet praktisch, er sieht den ganzen Mechanismus als Substanz. Der Mensch ist ein Mechanismus. Ein programmierter Computer, den man nicht weiß, wie er verdrahtet ist, aber er ist verdrahtet. Und man weiß, wie man ihn sozusagen beeinflussen kann. Wie der Input funktioniert und dann kann man den Output anschauen. Sind wir nicht alle ein bisschen Skinner in diesem Zusammenhang? Der springende Punkt ist der, glaube ich. Ich glaube, der Mensch auf einer gewissen Ebene funktioniert bis zum gewissen Grad so. Schon so. Ja, also die Prozessmetaphysik, diese Alternative, die ich habe, würde das nicht ausschließen. Es ist ja zum Beispiel sehr spannend, dass Skinners, eines seiner berühmtesten Bücher on Verbal Behavior, ja, da schreibt er im Appendix, also im Schlussteil seines Buches, schreibt er, wo er die Ideen für dieses Buch her hatte. Und er schreibt ja, was war die Zeit damals, wo er in Harvard war und wo er die Sonntagnachmittags-Sessions besucht hat, die Weite, die man für seine Studenten gegeben hat. Der Prozessphilosoph. Und von dort, genau, der Prozessphilosoph. Er ist halt dann völlig abgeglitten in eine mechanistische Philosophie. Aber ich finde das schon spannend. Man kann heute durchaus auch so lesen. Es gibt diese Ebene, wo wir relativ automatisch funktionieren. Ich glaube, es wäre absurd. Ich würde nie eine Metaphysik akzeptieren, die das wegdiskutieren wollte. Also ich würde jetzt das gibt es selbstverständlich. Mhm. Ja. Aber es ist nicht alles. Das ist der springende Punkt. Den Menschen völlig auf das zu reduzieren, dann sind wir wirklich dort, wo Skinner sehr schön in einem seiner Buchtitel ausgedrückt hat, Beyond Freedom and Dignity. Jenseits von Freiheit und Würde. Jetzt ein Schlagwort, neurolinguistisches Programmieren. Ich weiß nur ganz wenig darüber, aber das kommt... Ja, aber das ist sehr schwierig zu sagen. Nicht? Also es gibt unterschiedliche Leute, auf die sich die neurolinguistischen Programmierer beziehen. Zum Beispiel Gregory Bateson. Gregory Bateson würde ich eher seinen Prozess mit der Physik eher verwandt sehen. Aber es gibt natürlich andere. Also Leute, also beim NLP, Bandler und Grinder, die für mich eher in Richtung Skinner zu interpretieren sind. Also du kannst es verwenden, wofür du es immer brauchst, diese Techniken. Ob du jetzt besser Auto verkaufen willst oder dein Kind erziehen willst oder was immer, schreiben sie ja ganz explizit. Die kann man lernen explizit. Und üben, wenn man sich so hinstellt wie das Gegenüber, dann ist das irgendwie... Ja, ich habe mal gesagt, also neurolinguistisches Programmieren ist nichts anderes als Skinner plus Hypnose. Mhm. Und das ist mechanistisch? Das ist meiner Meinung nach sehr stark mechanistisch. Mhm. Und ja, weihen und segnen, was ist das? Ja, es kommt jetzt darauf an, was man darunter versteht. Nicht? Das kann magisch sein. Und in dem Fall auch mechanistisch. Nicht? Wenn ich dich weihe, dann geht es dir gut oder ja, dann hast du die Lösung. Das ist nichts anderes wie ein mechanistischer Zusammenhang. Okay. Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge interpretiert und sieht. Also ich kann alle Dinge von einer unterschiedlichen Metaphysik unterschiedlich sehen. Und das ist die Praxisrelevanz der Metaphysik, die oft übersehen wird. Und dieser Schritt wird nicht gemacht, die Praxisrelevanz darzustellen. Ich fände es gut, es kann ja niemand behaupten, dass er die richtige Metaphysik hat. Das wäre genauso Nonsens, wie zu sagen, die richtige Theorie in der Psychologie oder in der Persönlichkeitspsychologie zum Beispiel. Weil es gibt oder eine, in der Physik. Es gibt nur eine passende Metaphysik. Oder es gibt verschiedene und diese sind eben verschieden gut, haben woanders ihre Grenzen, würde ich sagen. Alles ist endlich. Wir sind endliche Menschen und wenn wir eine Metaphysik entwerfen, dann hat sie natürlich unsere Zeichen und die Zeichen unserer Endlichkeit. Und es gibt halt manchmal Leute, die sind ein bisschen weiter aufgestellt und breiter in ihrem Wissen oder genialer oder wie immer man das bezeichnen möchte und die entwerfen vielleicht bessere metaphysische Ansätze, die einige Fehler vermeiden, die andere gemacht haben. Aber ich bin dafür, dass man unterschiedliche entwickelt, zum Beispiel eine Ding-Ontologie, wie sie Mario Bung entwickelt hat, oder eine Alternative dazu, die Prozessmetaphysik von Whitehead und noch andere, wenn man so möchte, Ansätze gibt es ja auch, und die dann kritisch miteinander vergleicht, um daraus wieder zu lernen und Besseres zu entwickeln. Und wie erkennt man einen Fehler? Die Frage ist natürlich, wenn eine Metaphysik nicht passt, wozu führt sie? Das wäre mal ein Punkt, Dass man Missbrauchsbeispiele nennen könnte. Zum Beispiel, oder Fehlentwicklungen. Ja, dass sie dazu zu einem Menschenbild führt, in dem es keine Werte gibt, wo man eigentlich mit Bewusstsein auch nichts anfangen kann, keine Freiheit und dementsprechend noch das Kind eben keine Verantwortung und damit auch keine Würde für sein Handeln hat, weil man ja nichts anderes ist wie eine Billardkugel, die angestoßen wird und dorthin rennen muss, wo sie aufgrund des Anstoßes und der Richtung und so weiter zu rennen hat. Also an den Konsequenzen in dieser Hinsicht, wie gut passt sie auf diese Welt, sage ich mal, aber auch wie gut, und das gehört auch zu dieser Welt, passt sie zu den guten Erkenntnissen der modernen Wissenschaften. Ja, eine Metaphysik, die völlig dem widerspricht, was heute in der Physik gang und gäbe wäre, da hätte ich ein Problem damit, zum Beispiel, oder in der Biologie. Also eine Metaphysik, die sagt, es gibt keinen evolutionären Prozess, da hätte ich ein Problem damit. Kreationistische Ansätze wären ja auch metaphysische, letztendlich religiös-metaphysische Ansätze. Da hätte ich ein großes Problem damit. Und ist eine Metaphysik immer nur gültig, oder kann man das nicht pauschal sagen, in einem bestimmten Zeitraum mit einem gewissen Erkenntnisstand? Ja, alles wird relativiert, ja. Das sagt ja aber auch... Wie auch die wissenschaftlichen Theorien. Wir werden uns mit Whitehead noch genauer auseinandersetzen, aber er sagt ja, alles, was ich sage, sage ich eigentlich, kann verändert werden. Selbstverständlich. Er hat einmal in einem Brief, ich glaube, an seinen Sohn geschrieben, also er würde heute sein Hauptwerk Process and Reality ganz anders schreiben. Und da sollten sich eigentlich alle Whitehead-Experten gut hinter die Ohren schreiben, wenn sie ihn zu sehr wie eine Bibel auslegen oder dieses Buch zu sehr Exegese betreiben mit diesem Buch, als es zu benutzen, um kreativ zu denken. Er sagt auch, es gibt keine zeitlosen Wahrheiten. Das ist besonders hübsch, finde ich. Ja, er sagt auch. Eine Wahrheit gibt es nur mit einer Wahrheit Zeit. Hält sich nicht länger als ein Fisch. Ah, herrlich. Es gibt, habe ich noch gehört, 4 Arten von Wahrheit. Meine Wahrheit, deine Wahrheit. Das ist aber jetzt nicht Whitehead, oder? Nein, ist nicht Whitehead. Das ist Podcast alternativlos über Verschwörungstheorien. Deine Wahrheit, okay. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, deine Wahrheit, wie es in den Büchern steht und wie es wirklich war. Die der dritten Person, die der anderen, ja. Und wie es meine, deine, war. Der dritte Person, erste Person, zweite Person, dritte Person. Und wenn man eine Wahrheitstheorie, eine Korrespondenztheorie der Wahrheit vertritt, könnte man diese vierte Position noch haben. Aber es gibt ja viele Leute, die diese Korrespondenztheorie der Wahrheit nicht vertreten. Die vertreten ja eine Kohärenztheorie der Wahrheit. Nicht? Solange wir übereinstimmen, dann ist das unsere Wahrheit. Ja, oder Pragmatismus. Nicht weißt, was wirksam ist oder was nützlich ist. Das kann auch falsch sein, das kann gut. Whitehead sagt, es soll sich bewähren, was ich sage, eine revidierbare Metaphysik. Ja, Whitehead ist ein Korrespondenztheoretiker im Wesentlichen. Das wirklich, kann man das so machen? Einfach sagen, wenn es sich nicht bewährt, dann ist es nichts, dann ist es nichts. Dann kann es so nicht sein. Da kann genau es so nicht so sein. Nicht sein. Wir sind hier im Friedensbezirk Braunau. Ja. Und da sind so in allen Dörfern und Orten Friedenslinden gepflanzt worden. Und das sind ja Zustände, oder? So ein Baum ist ja, repräsentiert ja einen Zustand. Vergisst man da nicht ein bisschen auf die Prozesse, dass Frieden eigentlich ein Prozess ist? Ja. Ist Frieden ein Zustand oder ein Prozess, Franz? Alles ist ein Prozess nach Whitehead, also nach der Prozessphilosophie, oder fast alles ist ein Prozess, nicht? Also es gibt schon diese, nach Whitehead, die ewigen Muster, die sind dann kein Prozess, aber. Der Granitstein ist. Aber diese existieren auch nicht für sich, sondern sind an einen Prozess gebunden, aber das ist jetzt wieder ein bisschen zu weit führen, glaube ich. Ein Baum ist ein Prozess, genau wie dieser Tisch hier, an dem wir sitzen, und das lehrt uns zumindest die Physik, dass wir glauben, das ist eine Substanz, die permanent existiert, ein permanent existierendes Objekt, würde Piaget sagen. In Wirklichkeit wissen wir, dass da Millionen von Prozessen oder noch mehr ablaufen, laufend, ja, die durch das Muster ihres Ablaufs dazu sozusagen führen, dass wir den Tisch als Tisch wahrnehmen. Verstehst du? Und diese, stabil ist. Nämlich diese Verlässlichkeit in diesen Prozessen, ja, dazu, ja, führt, dass er immer noch als Tisch bleibt. Genau. Der Granitstein noch viele das Tausende Muster Jahre. Wird ständig wiederholt, dieses Tisches, von das, den sie aufbauenden Prozessen. Und das täuscht uns jetzt, dass über den wahren Charakter der Wirklichkeit. Und wir würden sozusagen dem einen Zustand Tisch zuschreiben, etwas, genau, was ist. Der für sich alleine existiert sozusagen, oder der Baum für sich alleine, was ja beim Baum sehen wir eh sofort, dass es nicht stimmt. Der hat Wurzeln, tauscht sich auch mit der Umgebung, braucht die Luft, braucht Sauerstoff und so weiter, oder braucht Chlorophyll oder was immer, oder produziert es. Also all diese Dinge. Ja. So, jetzt sind wir bei Whitehead. Der sagt eben genau das, die Dinge sind einfach nicht so, wie sie da stehen, als Zustand, als eher eines Objekt, sondern sie sind Resultat eines Prozesses, Prozessphilosophie. Naja, es ist so, sie sind natürlich schon auch die Dinge. Nicht? Sie sind im Wesentlichen Prozesse, aber diese Prozesse verwirklichen quasi rhythmisch, kontinuierlich ein und dasselbe, nennen wir es einmal Muster. Und dadurch entsteht in der Welt Stabilität. Also ist, beides ist wahr sozusagen, nicht? Weil die Muster etwas Stabiles reproduzieren laufend. Und es gibt ja durchaus, ja, Muster, die eben nicht was Stabiles reproduzieren, sondern immer verschieden sind. Also atomare Zerfälle, Flamme oder was, oder Flammen oder, ja, ein Ping-Pong-Ball, der irgendwo runterfällt, Chaos, dynamische, das Wetter, genau, ein Fluss. Wirbel, die sich ablösen, ja, irgendwo, die sind ja, ja, nicht so. Ja, ja. Das aber sind auch die klassischen Bilder für die Prozessphilosophie. Nicht ein Vorläufer der Prozessphilosophie war Heraklit, nicht alles fließt. Mhm. Man, ja, kann nicht zweimal in denselben Man Fluss steigen. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Der Fluss ist ein anderer, ich bin ein anderer. Der Prozess findet ständig statt. Ja. Wir reden in allem. Mhm. Ja. Und was der Prozess mit der Physik erklären muss, warum es Stabilität gibt und warum es Muster gibt, das ist sozusagen sein Problem. Ja. Das ist das Prozess, genau. Ein Prozessphilosophie hat weniger ein Problem, multiple Persönlichkeiten zu erklären, aber er hat ein Problem sozusagen zu erklären, warum ein so komplexes Wesen wie der Mensch stabil ist. Ja. Ja. Wir müssen jetzt den Alfred North weiter, ja, ein bisschen positionieren. 1861 in England geboren, 1947 in Amerika gestorben. Mhm. Er war mit Bertrand Russell Co-Autor an der Principia Mathematica, ein Werk, das man so nicht versteht. Also ich nicht, du nicht, viele Menschen in unserem Umkreis nicht. Er war Lehrer von ihm und er hat sich, sie haben sich ein bisschen die Arbeit aufgeteilt an diesem Werk. Aber was ihm besonders gefallen hat, er war in Cambridge studieren und diese... In Cambridge, Großbritannien, ja. In Großbritannien, ja, genau. Was ihm besonders gefallen hat, wo er viel gelernt hat, waren die Konversationen, die es gegeben hat, wo Studenten miteinander gesprochen haben über bestimmte Probleme. Das war eines der größten Bildungseinrichtungen für ihn, die großartig waren, sagt er. Ja, er hat auch immer zu seinen Studenten gesagt, for heaven's sake, think yourself. Ein Freund von mir hat eine Arbeit bekommen, ich glaube ein Zweier, und er ist zum Professor gegangen und der Professor hat gesagt, na, was soll ich Ihnen sagen? Get smarter. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist eine andere Geschichte. Als Erziehungswissenschaftler würde ich glauben, man könnte vielleicht ein bisschen mehr sagen. Ja. Okay, wenn man sich die Arbeit genau anschaut, je nachdem, wie man die Fragen gestellt hat von dem Test natürlich. Das ist schon ganz klar, wenn es ein Multiple Choice ist, habe ich natürlich keine Ahnung, warum die einen Fehler gemacht hat. Wenn ich offene Fragen stelle, dann merke ich sozusagen ein Stück weit, öffnet sich mir der Denkweg dieses Studenten. Und dann habe ich schon mehr Möglichkeiten zu sagen, okay, und hier an dieser Biegung bist du falsch abgebogen oder an dieser Kreuzung. Und das wäre hilfreich vielleicht, nicht? Also, ja, okay. Um jetzt Whitehead mit der Prozessphilosophie einzuführen, muss man da das Bewusstsein erklären? Muss man nicht, glaube ich, nein. Also ich glaube, ich habe es ja versucht zu machen, indem ich einen Kontrapunkt gesetzt habe zwischen der Prozessphilosophie und der Substanzmetaphysik. Okay. Die Substanzmetaphysik ist dieser Tisch für uns, der vom Baumarkt gekauft wurde und dort zusammengesetzt wurde und für immer existiert, bis halt der Fall einsetzt. Prozessphilosophie erschafft sich in jedem Moment neu. Ja, also der Baum, ist praktisch ein sehr stabiler Prozess, dass er eben nicht sehr sprunghaft ist. Das ist Prozessphilosophie von Whitehead. Entitäten, dieses Wort kommt oft vor. Eine aktuelle Entität. Actual Entity. Das kann ein Elektron sein, das kann ein ganzer Tisch sein. Oder wie ist das? Das war halt nicht ganz klar, würde ich sagen. Oder es ist nicht, also die Interpretatoren haben da verschiedene Ansichten. Actual Entities sind auf alle Fälle diese Grundeinheiten seiner Metaphysik, nicht? Also wir seit den Präsokratikern spätestens, wahrscheinlich auch schon früher in China, schon früher nicht, also im Konfuzianismus und im Taoismus und so weiter, stellen wir die Frage, was hält diese Welt zusammen, was sind die Grundbausteine unter Anführungszeichen der Welt. Ein Stein ist natürlich auch schon wieder ein klassisches Substanz. Und da sagen die einen Leute ein Atom und Whitehead sagt, die aktuelle Entität ist der Grundbaustein, ein Erfahrungstropfen. Ja, er sagt, man könnte es auch als Erfahrungstropfen, diese aktuellen Entitäten sind uns am besten oder am nächsten oder am besten einsichtig, was es überhaupt sein sollte, an uns selbst. Und jeder Augenblick meine Erfahrung ist sozusagen so eine Actual Entity. Und von dort her kann ich sozusagen, habe ich den besten Zugang zu dem, was eine Actual Entity ist. Und jede dieser Actual Entities hat einen subjektiven Aspekt, der dann in unserem Fall Bewusstsein ist. Aber kann, es sind dasselbe. Also Whitehead unterscheidet sehr klar zwischen subjektivem Aspekt und Bewusstsein. Okay. Es gibt subjektive Empfindungen, die uns nicht bewusst sind. Okay. Unser Bewusstsein ist ein seltener Fall von Empfindungen von Bewusstseinsmöglichkeiten. Genau. Eine Kaulquappe hat vielleicht einfache subjektive Bewusstseinsmöglichkeiten. Es ist für uns schwer, auch die kennenzulernen. Ja. Also hat aber auch ein Steinchen ein subjektives Bewusstsein. Subjektivität würde ich sagen. Subjektivität. Okay. Aber nicht Bewusstsein. Das war falsch, nicht genau. Einen subjektiven Aspekt. Ja. Praktisch, ja, genau. Also alles hat Nagel nennt es How it is to be a bat. Wie? How it is to be a bat. Okay. Wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Ja? Eine Fledermaus hat eine subjektive Art des Empfindens. Ja, verstehe. Nicht? Und in unserem Fall ist es halt besonders, wenn wir das Bewusstsein betrachten, besonders komplex, ausgereift, differenziert. Wir sind uns einer Sache, einer Gegenwart, eines Umstands bewusst. Manchmal. Oft nicht. Wenn wir schlafen nicht. Stimmt. Und auch sehr häufig im Leben nicht. Also wenn wir miteinander reden, dann bist du dir dessen bewusst, was ich sage, aber vielleicht nicht bewusst, wie die Sonne jetzt auf deinen Arm scheint. Und das ist schon ein bisschen unangenehm, weil du schon ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn hast und so weiter. Dessen bist du dir vielleicht jetzt nicht, warst du dir nicht bist, jetzt vielleicht schon wieder. Ja, also wir nehmen sehr, sehr viel von der Umwelt auf, permanent. Ja, nur ein Bruchteil wird manchmal bewusst. Also, verstehe. Und diese Entität. Aber die subjektive Empfindung des Wahrnehmens findet ständig statt. Und das sind die aktuellen Entitäten, die mit diesen subjektiven Wahrnehmungen verbunden sind. Ja. Und jede aktuelle Entität ist ein kurzlebiges Ereignis und das ist eben das Prozesshafte, das dadurch entsteht, indem es vorangegangene aktuelle Entitäten aus seiner einzigartigen Perspektive integriert und sich dabei bildet. Genau, prähendiert nennt es weiter, du sagst integriert und das ist ganz okay so. Ja, ist eine Art Assimilationsprozess, könnte man es auch biologisch formulieren. Ich nehme die Dinge, die unmittelbar gerade gewesen sind, in mich auf. Es ist nicht nur ein Bild davon aufnehmen oder etwas, sondern das Ding selber in mich aufnehmen. Es hat jetzt zwei Aspekte. Oder Teile davon, muss man genauer sagen. Ich kann nicht alles in mich aufnehmen. Ich muss auch Dinge ausschließen, denn ich muss ja wieder eine Einheit bilden, sozusagen zu einem Muster kommen, ein Ziel realisieren, damit es eine vollständige Actual Entity ist. Und wenn ich zu viel aufnehmen würde, würde mir das nicht gelingen. Und ich meine, die genauso wie ein Organismus nicht alles assimilieren kann, sonst würde er zugrunde gehen. Ja? Filtern und man muss Dinge ausscheiden, selegieren. Ja. Und vervollständigen. Sie auch zurechtbiegen ein Stück weit. Ja. Vervollständigen, wenn man so möchte. Ja, ja, ja. Das Vervollständigen ist ein ganz wichtiger Aspekt für Whitehead. Das würde er sagen, ist der Ort der Freiheit. Wie ich etwas vervollständige. Das ist eben nicht durch die Vergangenheit festgelegt. Sondern das lege ich in dem Augenblick, wo ich werde, in jedem Augenblick sozusagen neu fest, fast immer auf einer subliminalen, also unbewussten, nicht bewusst, sozusagen blinden Ebene, aber manchmal auch durchaus bewusst, in einer bewussten Entscheidung. Und dort findet Freiheit statt und dort beginnt so etwas wie Ethik relevant zu werden. wo ich mich bewusst für eine Alternative gegen eine andere entscheide. Und dann, damit hängt zusammen Verantwortung und damit auch Würde, würde ich jetzt gegenüber Skinner sagen. Ja, bei Skinner gibt es das nicht, natürlich. Nicht? Er hat einen materialistischen Ansatz, jenseits von Freiheit und Würde eben. Würde ist also ein Prozess. Ist Würde dann prozesshaft zu verstehen? Na, ja, alles ist ein Prozess, daher braucht man nicht über diese Differenzierung reden. Alles ist ein, nicht unbedingt ein Prozess. Die verwirklicht werden, sind nach Whitehead eben gerade kein Prozess. Und was ist genau der Prozess? Der Prozess ist dieses immer Zusammenwachsen einer neuen aktuellen Entität. Ja. Aus den unmittelbar vergangenen. Das ist der Prozess, genau. Und was ist kein Prozess, dass ein Muster daraus entsteht? Das Muster selber, also losgelöst von einer konkreten aktuellen Entität, die bezeichnet Whitehead als ewige Objekt. Insofern ist er in einem gewissen Sinn ein Platonist, könnte man sagen. Allerdings anders als Platon, bei Platon waren diese ewigen Objekte, oder haben die ewigen Objekte Priorität gehabt, waren das Wichtigere, und diese sich ständig verändernde Umwelt war etwas Sekundäres, Negatives, ja. Bei Whitehead ist es anders. Das sich Bewegende, Entwickelnde ist das Primäre. Mhm. Actual Entities existieren nur dort, weil sie in einer Actual Entity bereits vorhanden sind, und das ist Gott. Mhm. Es gibt diese Actual Entities, der Prozess, ja. Die ewigen Objekte, so was? Nennen das. Sind die Muster. Aber das scheint nach einem Beispiel. Naja, es ist halt, ein Muster wäre zum Beispiel sind das die Meme im Internet, also wo es irgendwie ein simples Beispiel wäre, der pythagorische Lehrsatz ist ein Muster. Das ist ewig. Und egal wie ich es an die Tafel hinschreibe, a² plus b² gleich c², das ist nur eine Metapher dafür. Ja, sozusagen. Ein Zeichen dafür. Dass, wenn ich es weglösche, ist nicht der pythagorische Lehrsatz außer Kraft gesetzt oder nicht mehr Existenz oder sonst was, wenn ich es es gibt sozusagen die Muster, die unabhängig von ihrer konkreten Realisierung existieren. Einer ist mir untergekommen noch, den man kennt, neben Skinner, nach Skinner, Jean Piaget. Das ist einer der, wo man den Eindruck hat, die sind geblieben. Erziehungswissenschaftler aus der Schweiz, gestorben 1980, glaube ich, so herum. Auf Piaget wird in der Erziehungswissenschaft immer wieder Bezug genommen. Oder ist das auch nur in alten Lehrbüchern so? Von manchen Erziehungswissenschaftlern. Nein, ich würde sagen, also immer noch also einer der wichtigen Leute. Und Ludwig von Bertalanffy, der schreibt ja, dass sich ein neues Paradigma entwickelt. Ja, und er sagt, der Vorläufer dieses neuen Paradigmas war Whitehead. Bertalanffy selbst findet sich auch als einen Vertreter, und er sagt, ein anderer Vorläufer war Jean Piaget dieses neuen Paradigmas, das sich eben klar abtrennt von mechanistischen Paradigmen da. Und das ist jetzt eins. Und Whitehead und Piaget, Whitehead, das sind Bertalanffy, Piaget, Whitehead, das wären alles sozusagen Vertreter dieses Prozessansatzes, würde ich und sagen. Und Bertalanffy ist jetzt der das auch erkennt, einer. Dass der schreibt das Whitehead so in, und aber Piaget. Vom Menschen wissen wir nichts, genau. Da finden wir diese Passage. Und was ist das Neue? Dass alles miteinander vernetzt ist. Mhm. Und nicht so eine für sich allein existierende Substanz ist, zum Beispiel, wäre etwas Neues. Dass, und damit alles in Austausch ist miteinander, in Interaktion ist. Ja, das, sozusagen, das Bild dafür wäre jetzt nicht die isolierte Substanz, sondern das Netz. Mhm. Das interagierende Netz oder Feld. In der Physik ganz ein Begriff, der mit dem 20. Jahrhundert auftaucht, das Feld. Das gibt's auch in der nicht das einzelne Partikel, sondern das Partikel im Feld. Ja. Wechselwirkung. Wo man nicht recht weiß, ist, das Feld besteht aus vielen Partikeln, und das sind die Partikel nichts, nur ein Aspekt des Feldes, oder wo das einfach schwierig wird, diese Dinge zu trennen. Bin ich ich, oder bin ich eigentlich nur sozusagen die Einflüsse, die mich gemacht haben, und so weiter. In der Biologie, dass man wegkommt vom Baum des Lebens hin zum Netz des Lebens. Zum Beispiel, ja. Horizontaler Gentransfer, das einfach bei Bakterien, also quer durch die Arten durchgeht. Das, ja. Ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, die neuere Entwicklungen gibt in den Wissenschaften, die eigentlich diesen Prozessansatz stützen. Das wollte ich fragen. Das ist der Punkt. Das Wobei es nicht weiter sein muss. Es gibt ja ganz unterschiedliche Prozessphilosophen. Okay. Nicht? Henri Bergson zum Beispiel, oder William James, oder John Dewey. Ich meine, es ist jetzt eine Sache, etwas schön zu behaupten. Und wenn ich behaupte, es gibt aktuelle Entitäten und alles entwickelt sich im Moment neu, dann ist es eine Sache. Jetzt die zweite ist, kann ich irgendetwas tun, um das zu bestätigen? Piaget? Mhm. Piaget bestätigt das? Nein, nein. Ja, also man kann, glaube ich, Piaget bis zum gewissen Grad so sehen, also dass es bestätigt. Oder, also, oder auch die Forschung von Kurt Fischer an der Harvard University. Also Fischer hält sehr viel von Whitehead und, ja. Und er glaubt, dass sein Ansatz ganz gut zu Whiteheads Ansatz dazu passt. Kurt Fischer natürlich sagt, nicht hundertprozentig, das kann man ja sowieso nicht erwarten. Er sagt, Wissen ist kein Objekt wie ein Buch, das man übergeben kann. Wissen ist Handeln am Wissen. Es ist Bauen und Konstruieren. Man muss handeln am Wissen. Genau. Und das ist... Nicht mit einer Rohrpost wird das Wissen als Briefchen von einem zum anderen sozusagen transportiert oder mit einem Nürnberger Trichter oder so, sondern ich habe mein Wissen, ich wende es in der Wirklichkeit an und schaue, was passiert. Und das ist ja eine Interaktion mit der, und das hat Piaget auch gesagt, also Fisch ist ja ein Neo-Piagetianer. Und Piaget hat ja schon gezeigt, dass Kinder zum Beispiel durch die Auseinandersetzung, schon das Kleinkind mit ihrer Wirklichkeit langsam Konstrukte, also Wissen, wenn man so möchte, aufbauen. Ein Konstrukt darüber, dass Dinge dauerhaft existieren. Nach Piaget existieren Dinge nicht dauerhaft. Wenn es wegschaut, ist das Ding weg, sozusagen. Ja, das wird jetzt in einem langsamen Prozess im ersten Lebensjahr, eineinhalb Lebensjahren, wird das Konzept des Objekt permanent erst aufgebaut, sozusagen. Und, aber in Wechselwirkung mit diesem Konzept, es wird nicht alleine aufgebaut. Gleichzeitig und in Wechselwirkung damit wird ein Konzept der Kausalität aufgebaut, zum Beispiel und der Zeit und des Raums. Ja? Und also um Piaget jetzt einmal nur noch vorzustellen, von ihm stammen diese verschiedenen Phasen der Entwicklung, die sensomotorische Intelligenz bei 0- bis 2-Jährigen, die alles angreifen und sehen mit der Sensorik und Motorik kombinieren, die präoperationale Intelligenz, die konkret operationale Intelligenz, also wenn man wirklich mit Dingen hantiert, und die formal operationale Intelligenz, wenn ich darüber rede, was die Sachen ausmachen. Und eine Kritik an ihm ist, dass sich das nicht so nach Phasen entwickelt, eins nach dem anderen. Man kann durchaus praktisch 20 Jahre alt sein und in gewissen Bereichen beim Bananenschälen formal operational handeln, aber in anderen Bereichen nicht. Oder ist es schon alles alt, was ich da erzähle? Das ist, so hat er so nicht behauptet. Also das ist der erste Punkt, wo ich Kritik anführen würde, wäre zum Beispiel, dass gesagt, konkret operatorische Stufe, also wo man mit den Dingen umgeht. Nein, das ist nicht konkret operatorisch. Das wäre sensomotorische Stufe. Das war die allererste. Ja. Natürlich kann man auch in der konkret-operatorischen, man kann in jeder dieser Phasen auch konkret umgehen. Dann machen wir es doch gescheit. Erste Phase, sensomotorische Phase, wo es darum geht, mit den Dingen an, die Dinge anzugreifen. Wenn ich mich umdrehe, sind sie weg. Ich drehe mich wieder hin und dann schmiere ich die Kacke an die Wand. Und ja, von 0 bis 2 mit der Kacke an die Wand, ja. Ja, geht schon. Okay, es geht. Geht schon. Wenn man sensomotorisch, ja? Also da muss man wirklich die Dinge angreifen und begreifen. Ja, genau. Es sind Handlungsschemata, die aufgebaut werden. Okay. Ja? Ich lerne zum Beispiel ein Handlungsschema, kleine Dinge. Ursprünglich greift das Kind ja nur mit den hinteren drei Fingern, mit dem Daumen. Und um einen kleinen Gegenstand, einen kleinen Würfel ergreifen zu können, brauche ich Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen. Und dieses Schema muss langsam entwickelt werden und zur Reife sozusagen gebracht werden. Okay. Ja? Ähnlich wie ein Akrobat dann gewisse Dinge kann. Ja, ja. Das wäre so ein Schema. Da ist viel Körper dabei. Da ist viel Körper und viel Sensorik dabei. Viel Sensorik. Viel Wahrnehmung. Dass ich als Kind einfach einmal eine Kante, das muss ich ja lernen, dass praktisch bei einer Kante links der Tisch ist und rechts die Luft und dass eine Kante wehtut. Und da ist der Gehirnforscher Spitzer wieder gut im Erklären, dass das Ganze eben erst im Gehirn geknüpft werden muss, neuronale Verbindungen. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Erklärungen dafür. Ja. Okay, die erste Stufe, sensomotorische Intelligenz, das können wir von 0 bis 2. Das haben wir geschafft, sage ich. Ja. Zweite Stufe? Da beginnt es jetzt schon langsam sozusagen, dass wir Symbole entwickeln, die Symbolfunktion entwickeln. Das hat das Kleinkind noch nicht. Aha. Dass es sozusagen Symbole hat für Dinge und sich die Symbole von den Dingen, die sie bezeichnen, unterscheiden. Das beginnt ungefähr bei einem 2-3-jährigen Kind mit den Als-Ob-Spielen. Wo eine Streichholzschachtel auf einmal, man tut so, als ob es ein Bettchen wäre für eine Puppe oder so irgendetwas. Ja? Aber es ist nicht dieses Ding. Aber ich bin noch dran, an diese konkrete Wahrnehmung noch ziemlich konkret gebunden. Ich brauche ein Objekt, um über ein Bett reden zu können. Ah. Ja, und zur selben Zeit, wo sich diese als ob Konzepte entwickeln, Symbole entwickeln, wenn man so möchte, oder Begriffe dann später auch, beginnt sich eben die Sprache zu entwickeln. Ja, so Einwortsätze, Zweiwortsätze. Kalibal, also Karl will den Ball vielleicht, könnte es sein. und greift vielleicht auch noch hin und möchte ihn haben, sozusagen mit der ausgestreckten Hand. Und Sprache, ja? Ist also nur stark sensomotorisch mit dabei, aber man löst sich langsam von dieser Sensorik, sich den Ball zu holen, sensomotorisch. Ja, ja. Ja? Hinzuschauen, die Bewegung zu machen, des Balls an sich nehmens und zugleich diese verbalen Äußerungen. Das ist auch hübsch. Sprache ist also eine Möglichkeit, die Dinge an sich heranzuholen, ohne sie anzugreifen. Ohne sie anzugreifen, über Dinge zu reden, obwohl sie nicht da sind. Ja, wir können zum Beispiel jetzt über deinen Vater reden, obwohl er nicht da ist. Mhm. Ja, also Symbole erlauben es uns, uns ein Stück weit zu befreien von der Unmittelbarkeit der Welt und ihrem Einfluss auf uns. Mhm. Ja, du kannst jetzt irgendeinen Einfluss auf mich haben, aber ich habe irgendein Symbol, das auch sehr wichtig ist für mich und daher ist dein Einfluss nicht so wichtig auf mich. Mhm. Ja. Also Symbole, also Sprache ist ein ganz wichtiger Satz, Symbolik, Symbolfunktion insgesamt, da gehört dann später auch die Mathematik dazu, natürlich, ist ein ganz wichtiges Symbol, eine 1 ist auch ein Symbol, ja, und eine 3. Kann man da stecken bleiben in der Phase? Ja, ich kann. Weiß man nicht, das wären dann die Ich glaube schon, natürlich kann es Entwicklungsverzögerungen oder Na, was ist denn, bleiben geben in der einzelnen Phase. Was ist die nächste Phase dann? Die konkret operationale Phase. Ja, genau. Also da kann man vielleicht noch sagen, was ist das Defizit der präoperatorischen, die dann überwunden wird. In der präoperatorischen Phase ist man noch immer stark egozentrisch orientiert. Ja, ich beziehe alles auf mich. Ja, ja. Das ist nicht egoistisch, sondern es ist nur egozentrisch. Verstehe. Ja. Mhm. Ja? Also es ist... Okay. Aha, und in der dritten Phase praktisch, in der konkret-operationalen, wäre dann, dass ich erkenne, dass andere Leute andere Symbole vielleicht verwenden. Anders sehen, zum Beispiel, dass mein Bruder ein anderes Lieblingsgericht hat als ich. Ja, ja, genau, okay. Dass es mein Spaghetti ist, aber seins ist ein Schnitzel oder so irgendwas. Dazu muss ich aber eben getrennte Einheiten Da muss ich Einheiten meine Position verlassen können, mich dezentrieren und in die Schuhe meines Geschwisters begeben. Mhm. Und mir denken, wie ist das, was mag der gerne? Mhm. Und für den ist vielleicht was anderes ganz wichtig oder vielleicht ist das jetzt für den ganz schlimm, obwohl es für mich nicht schlimm ist und so weiter. Das beginnt damit erst langsam. Geht es auch in der Zeit, dass ich in dieser Phase vorausdenke oder rückwärts auch denke? Auch diese Dinge beginnen in der präoperatorischen Phase dann schon langsam mit diesem als ob. In der konkreten Operation? Nein, schon in der präoperatorischen beginnt es. Wo Symbole beginnen, beginnt die Möglichkeit zu planen. Das geht ohne solche Symbole nicht. Aber sobald ich ein Symbol habe von irgendetwas anderem, vom Nachbarkind, kann ich etwas vorwegnehmen, bezogen auf dieses Nachbarkind sozusagen. Weiter sagt übrigens, man kann nicht nur im Ort provinziell sein, sondern auch in der Zeit provinziell sein. Jetzt wüsste ich nicht genau, was er mit der Zeit meint, aber es ist zumindest auch ein wo hat er das, wo kommt es her mit der Zeit provinziell sein? Na, ich glaube, da hat er die Philosophie selbst gewandten. Wurscht, okay. Piaget. Ja, bleiben wir bei dem Defizit dieser Egozentrik in der präoperatorischen Phase, in der konkretoperatorischen wird diese verlassen. Das zeigt das sehr schön an einem Beispiel, dem Drei-Berge-Problem. Das sind drei Berge so mehr oder weniger hintereinander verschachtelt, aus Pappmaché aufgebaut und ein Kind wird davor hingesetzt. Die Berge haben drei verschiedene Farben, rot, gelb und blau zum Beispiel. Und dann stellt der Piaget einfach einem präoperatorischen Kind die Frage, was würdest du sehen, wenn du dir gegenüber sitzen würdest, da wo ich jetzt sitze? Welcher Berg wäre dann der Berg, der dir am nächsten ist? Ja, und das präoperatorische Kind kann sich nicht von seiner Position dezentrieren und sagt noch immer der rote Berg, der ihm jetzt als nächstes ist. Ja? In der konkret operatorischen Phase kann das Kind das, es dezentriert, es kann in die Schuhe anderer gehen und sich überlegen, wenn ich drüben sitzen würde, dann würde ich das anders sehen, dann wäre doch der gelbe Berg der nähere Berg zu mir. Sozusagen. Und damit wäre das maximal eigentlich schon erreicht. Was kann ich mir jetzt noch mehr wünschen? Entwicklung. Na, es gibt noch die formaloperatorische. Ja, aber was ist denn das für ein Sahnehäubchen da drauf noch? Warum? Wir können hier jetzt schon sehr losgelegt von allen konkreten Dingen denken. Ja eben, das reicht doch aus fürs Leben. In der formaloperatorischen. Für den Fahrkartenautomat. Die konkretoperatorische ist noch immer ein bisschen gebunden an konkrete Dinge, die vorhanden sind, ein Berg eben, oder so. Fahrkartenautomat. Dinge. Ich kann ihn schon bedienen. Genau. Damit bin ich bei Stufe 3 schon einmal ziemlich integriert in das öffentliche Leben. Wenn man zum Beispiel einen konkret operatorischen Jungen oder ein Mädchen fragen würde, wenn etwas ein Marswesen ist, dann hat es neongelbe Füße. Yxi ist ein Marshment, hat Yxi neongelbe Füße. Dann würde das üblicherweise ein konkret operatorisches Kind sagen, es gibt doch keine Marsmenschen. Okay. Ja? wenn ein formaloperatorisches Kind schon weiß, okay, es geht nicht darum, ob es etwas konkret gibt, sondern ob die Zusammenhänge, unabhängig vom Konkreten sozusagen, funktionieren oder richtig sind. Ja, und das wäre jetzt in diesem Fall einfach der Modus ponens, der ein simpler logischer Schluss, den man nachvollziehen können muss und bewerten muss, ob er richtig ist oder falsch. Was bringt das Kind dazu, gegen diese Frage zu protestieren? Dass es sagt, weil es noch nicht losgelöst denken kann. Weil es immer bei keinen Objekten hängt. In einem gewissen Sinn muss es die Dinge geben noch in der Konkretoperatorischen. Und insofern ist es konkret. Nicht, weil man konkret damit umgeht, sondern weil ein Konkretes gebunden ist noch immer. Noch wenn es jetzt ums Schlussfolgern geht, dass ich etwas praktisch schlussfolgern kann, dann muss ich Phase 4 des Formaloperativen beherrschen. Genau, Formaloperationen ermöglichen die Lösung ganzer Klassen von Problemen mit Hilfe abstrakter Regeln. Nämlich Klassen, nicht nur ein Problem. Ich, wenn das Ei drinnen ist, muss ich schlussfolgern, es wurde aufgeschlagen, weil sonst wird es nicht so da sein. Ja. Das ist nur alles sehr konkret, aber das Formale ist, dass ich dann praktisch über Klassen und über das Denken selber nachdenke dann auch. Ja, ja. Dieses Metadenken, was das schon heute das? Mehr angesprochen Warum worden würde man ist. Sich als Mensch dorthin entwickeln? Naja, ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man ganze Klassen gleich lösen kann, statt ein konkretes Problem. Einen Typus von aber Problem wo lösen kann. Wo begegne ich so eine Problemaufgabe? Na, in der Mathematik lösen wir solche Probleme laufend nicht. Welche Zahl ergibt sich, wenn ich, wenn man 30 von zweimal dieser Zahl abzieht? Mhm. Ja, zum Beispiel solche Beispiele. Das sind diese unangenehmen Aufgaben. Naja, diese Dinge oder auch diese Dinge, wo man noch nicht weiß, was das Ergebnis ist, weil das kann natürlich konkret nicht gelöst werden. Ja, also divergente Denkaufgaben. Wo es mehrere Lösungen vielleicht gibt. Ja? Ich hab mit, oder 20 Questions ist ein schönes Beispiel. Was ist das? 20 Questions funktioniert so, du denkst an eine Sache und ich habe 20 Fragen, die du mit Ja oder Nein beantworten Akinator musst. Akinator heißt das. Und ich muss nachher wissen, was du dir gedacht hast. Ja, verstehe. Das gibt es auch mit Persönlichkeiten. Also ich denke an eine Person und du fragst genau 20 Fragen und es wirst immer drunter schaffen. Genau. Ja, das hat übrigens, ich habe einen Japaner kennengelernt auf einer Tagung, und der nutzt genau dieses Spiel dafür. Das war ein Neurologe, ein Hirnforscher. Die sind draufgekommen bei einem Patienten, von dem er geglaubt hat, der ist sozusagen gehirntot. Ja, und sie haben da ein Messinstrument entwickelt, ein neues, zum Messen von Gehirnströmen. Und sie haben das dem quasi Gehirntoten nur noch dahin vegetierenden Organismus dann übergestülpt. Und da waren Gehirnströme messbar, die eigentlich sehr stark an ein denkendes Gehirn erinnern. Ja, man nennt das heute Locked-In-Syndrom. Sie können nicht nach außen kommunizieren, diese Leute, aber die Gehirnfunktionen und möglicherweise auch die Wahrnehmung sind intakt oder bis zu einem gewissen Grad intakt, je nach Beeinträchtigung. Und sie haben dann versucht, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen. Also natürlich konnte der sich nicht artikulieren. Dann hat man ihm gebeten, und das konnte man ihm messen, unterschiedliche Gehirnströme, er soll bei einem Ja zum Beispiel an ein Tischtennisspiel denken und bei Nein, weiß nicht was, an die Farbe Rot oder so, wo eine ganz andere Region des Gehirns aktiv ist. An Stinken. Genau. Dann hat man ihm Fragen gestellt und der hat die in sich konsistent, logisch korrekt beantwortet und konnte mit ihm sozusagen Kontakt aufnehmen. Und die Idee, die ihm darauf gekommen ist, wie man das mit solchen Leuten machen kann, war diese Geschichte mit den 20 Questions und nur so nebenbei. Und das ist eine sehr abstrakte Geschichte des Denkens, natürlich 20 Questions. Da muss man schon sehr abstrakt Problem lösen können, um das sinnvoll machen zu können. Und das ist das Formaloperatorische. Und das wäre das formaloperatorische Denken. Und die Frage ist immer, ob es darüber hinaus noch etwas gibt. Da streiten die Neopiagetianer, ob es darüber hinaus ein dialektisches Denken vielleicht gibt oder ein postformales Denken. Fischer favorisiert so etwas wie weises Denken, Weisheit und solche Dinge bis zu einem gewissen Grad, ja. Und Lernen, sagt Piaget, ist immer so eine Störung eines Gleichgewichts. Ja, wir haben unser Wissen, unsere Strukturen, unsere kognitiven Strukturen, unsere sensomotorischen Schemata, unsere begrifflichen Schemata, unsere Symbole und so weiter. Und das ist im Wesentlichen ein Gleichgewicht. Und ich wende es aber ständig auf die Umwelt an und manchmal scheitere ich mit diesem an. Und dann bin ich in einem Ungleichgewicht. Und dann habe ich zwei Methoden, wie ich das Assimilation und Akkommodation. Ich passe mich an oder die Umwelt passt sich an mich an? Das ist immer ein einziger Prozess nach Piaget. Okay. Ein Doppelprozess sozusagen, ein janusköpfiger Prozess. Ja. In jedem Akt passe ich mich automatisch an die Dinge an, akkommodiere mich an die neuen Dinge und assimiliere die Dinge gleichzeitig an mein bisher bestehendes, zum Beispiel kognitives System oder sensormotorisches. Das klingt ja schon sehr prozesshaft. Das ist ein Prozess. Das ist eigentlich dieses Verflochtensein mit allem und dieses Aufnehmen und dann wird umgebaut bei mir. Das ist hätte White Hat wahrscheinlich nicht viel anders gesagt. Und Learning Circles sind jetzt die Anwendung, wenn ich in der Erziehung tätig bin oder als Lehrer arbeite, wie kann ich gezielt solche Ungleichgewichte herstellen? Genau, um ein Interesse und eine Motivation zu wecken, zum Beispiel im Schüler. Das wäre jetzt die Anwendungsaspekte der Erziehungswissenschaft, um so die möglichst genuine Lernprozesse, die intrinsisch motiviert sind durch den Versuch, dieses oft unbewussten Versuch, diesen unangenehmen Zustand zu beseitigen. Aber unangenehm lustvoll durchaus. Also immer, es kann unangenehm sein, aber es muss nicht unbedingt jetzt negativ. Es ist ein Stress, eine Spannung. Es ist meistens nicht sehr, wir handeln ja. Und wir handeln meistens, um etwas zu erreichen. Und wenn wir das nicht erreichen, ist es in der Regel nicht so angenehm. Für uns. Mhm. Ja? Und wir möchten es doch, wir möchten dann doch zu der Lösung kommen und dazu müssten wir wieder ein Gleichgewicht herstellen. Das Gleichgewicht ist dann hergestellt, wenn ich eine Lösung schaffe. Mhm. Ein Beispiel. Mhm. Ein Mathematikblock für Mathematiklehrer hat vorgestellt ein Beispiel. Man kocht Tomatensauce, einen Topf, und fragt jetzt, also der ist nicht ganz voll, da ist ein bisschen was zum Rand, also er ist nicht, man könnte noch was hineinschütten. Und jetzt fragt man die Schüler, wie viele Meatballs, also diese IKEA, wie heißt denn die? Fleischknödel. Kötterböller oder so, kann man da reingeben, bis es übergeht. Und das ist schon mehr Physik als Mathematik. Ja, schon. Jetzt könnte man vorstellen, das ist, könnte man jetzt als Störung eines Gleichgewichtes interpretieren, aber ich finde, das ist kein gutes Beispiel für eine Aufgabe für Schüler, weil es muss für sie relevant sein. Für sie relevant. Ja. Also ich würde das Ganze aufziehen, indem ich zu viele hineinschütte und dann geht das über, dann wird der Herd eben, das war ein Video, einfach wirklich, it's gonna be a mess, ja, aber das ist ein Gleichgewicht, eine Gleichgewichtsstörung, die nachvollziehbarer ist und dann wäre es möglicherweise plausibler, warum man an diesem Beispiel arbeitet. Das muss schon plausibler sein. Eine reine Störung des Gleichgewichtes, ich weiß es nicht. Du hast eigentlich hier schon so gesagt, für mich wäre es dann besser sozusagen. Für mich wäre es relevanter, wenn es übergehen würde und so weiter. Mhm. Ich glaube, Menschen sind sehr verschieden. Und die Kunst des Lehrers ist schon auch, dass er seine Schüler versucht kennenzulernen und dann versucht, Beispiele zu finden, für die er natürlich. Und man muss schon sagen, also Lehrer sein ist eine schwierige Aufgabe, wenn man mit 25 Leuten zu tun hat. Nicht? Für 25 Leuten wird es nicht ein Beispiel geben, das für alle relevant ist. Aber das ist da muss ich halt mit Kleingruppen arbeiten und dich dann so zusammenstelle, oder sie auswählen lasse aus mehreren Problemen, die ich ihnen zur Verfügung stelle oder solche Dinge. Ja? Aber dieses Stören des Gleichgewichts wäre dann praktisch die Expertise des Lehrers. Wie kann er das, und dann wie kann er den Konzeptwechsel machen, dass das jetzt kontinuierlich geht oder diskontinuierlich? Also wie kann er begründen, dass eine neue Erklärung des besser wieder das Gleichgewicht wieder absichern. Naja, ich denke, die Störung eines Gleichgewichts muss nicht unbedingt der Lehrer machen, er muss nur hinschauen, solche Gleichgewichte mal oft diskutieren, wenn man offen ist und Schülern zuhört, merkt man, worüber die diskutieren, über die AIDS-Gefahr, über das Global Warming, über was weiß ich was. Und das muss er halt aufgreifen und dann einbauen in seinen Unterricht. Ja? Aber das ist sozusagen seine Aufgabe. Viel mehr als ein Wissen zu haben, ist die Aufgabe des Lehrers, in diesem neuen Ansatz seine Schüler zu kennen. Aber diese Learning Circles wären praktisch, dass man nach dieser Störung des Gleichgewichtes, man dazulernt, auf einem höheren Niveau wieder ein Gleichgewicht herstellt. Möglichst, und mit dem weiter wiederkommt. Und das auch wieder anwendet. Und das auch Wissen, das nicht angewandt wird, ist ja bald wieder weg. Ja, ja. Das wissen wir. Jeder, der mal irgendwann ein Jahr Geige gelernt hat, kann nichts mehr. Nicht? Und wer in der Schule mal zum Beispiel Integralrechnen gelernt hat und es nie wieder gebraucht hat, das war ein sinnloses Aneignen von Wissen. Das Neue muss brauchbar sein. Es sollte möglichst brauchbar sein, und angewandt werden. Das ist schön. Aber es ist nicht für jeden alles gleich brauchbar. Ja, genau, nicht? Also Menschen sind verschieden. Weiter sagt, Menschen sind Spezialisten und das ist auch das Problem mit diesem standardisierten Test. Ja. Nicht? Wo vorgegeben wird, was jeder können muss, sozusagen. Wurscht, ob es interessiert oder nicht. Eine der letzten Folgen der physikalischen Soiree kommt aus Zürich, wo eine Verhaltensbiologin im Zürcher Zoo erzählt hat, es geht um Verhaltensanreicherung. Wie können Tiere im Tiergarten das ihr arteigenes Verhalten auch zeigen? Und sie sagt nämlich, wenn im Tiergarten wird alles gemacht für die Tiere und sie haben keine Probleme. Und wenn Tiere keine Probleme haben, beginnen sie zu stereotypisieren. Sie wandern auf und ab, werfen den Kopf hin und her. In der Schule gibt es natürlich das auch. Und sie sagt, im Wesentlichen besteht ihre Arbeit in der Verhaltensanreicherung in Probleme schaffen. Wie kann sie den Tieren, das ist doch diese Störung. Das wäre genau dasselbe, ja. Sie sprüht zum Beispiel Parfum in das Tigergehege und die gehen da herum und sagen, wow, da ist was. Feind oder was weiß ich oder was. Raubtierkatze. Oder Paarungsobjekt oder sonst was. Aber auf etwas Fremdartiges. Mhm. Und das hört sofort auf, sagt sie. Oder sehr bald. Wird reduziert dann diese Stereotypisierung. Genau, das stereotype Verhalten. Ja. Erziehungswissenschaftler haben ein ziemlich breites Gebiet, in dem sie sich herumtreiben können. Ja. Die Anwendung ist nur ein Teil davon. Die Anwendung ist dann wirklich konkret am Mann, am Kind. Ja, Erziehungswissenschaft ist ja wesentlich breiter, nicht? Also man darf es auch nicht mit Schulpädagogik gleichsetzen. Das ist ein Fehler, den viele machen. Nicht? Also zum Beispiel bei uns am Fachbereich für Erziehungswissenschaft, wir beschäftigen uns eher nur peripher. Wir beschäftigen uns schon auch mit Themen der schulischen Bildung, aber eher peripher, würde ich sagen. Ja. Bei uns geht es mehr um Sozialpädagogik und solche Dinge. Oder Evaluation. Auch um alte Menschen? Auch um alte Menschen zum Beispiel, ja. Gerontopädagogik und solche Dinge. Wie heißt das? Natürlich, Geragogik, wie es manchmal auch genannt. Und wie heißt das bei alten Menschen, wenn sie mit einem nachlassenden Gehirn Probleme von unbearbeitete Probleme versuchen zu lösen? Validation, wenn man ihnen das nicht ausredet und sagt, nein, der Koch will dich nicht vergiften, sondern und ein Stück weit mitspielt, sage ich mal. Genau, weil man einfach. Und jetzt machen wir so und schützen dich davor, weil es sinnlos ist, es auszureden. Und man kommt nicht drauf, dass es das Kind immer zusammen essen hat müssen und was weiß ich, welche Geschichten und so, weil Validierung. Da gibt es einfach wirklich Personen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau entwickelt hat. Es gibt dieses Konzept, ich kenne es jetzt auch nicht sehr gut, aber es gibt dieses Konzept. Da gibt es wirklich Möglichkeiten für Menschen etwas zu entwickeln, für Forscher anders etwas oder für Leute, die viel Praxiserfahrung haben und theoretischen Hintergrund etwas voranzubringen. Ja, es gibt schon ein unglaubliches Feld natürlich. Ja. Von den Kleinkindern, von der Erziehung bis hin zu den alten Menschen, bis hin zu den Leuten, die in Pension gehen und einen Pensionsschock haben zum Beispiel. Ja. Ja, wir an der Uni haben jetzt gerade 55 plus eingeführt. Die Leute können an die Uni gehen, studieren, nicht? Weil sie keine anderen Probleme mehr haben, die sie. Ja, klar. Weil oder die Leute, mit denen sie reden können oder so irgendetwas. Die abgeschlossen haben. Naja. Ja. Dich interessieren Problemlösungen sehr. Also das heißt so Aufgaben, wo man wirklich versuchen muss, ein Problem zu lösen. Das stimmt, das hat mich immer eigentlich interessiert, ja. Mich hat es gestresst als Kind oder als Jugendlicher. Ich habe es nicht gemocht. Jemand wird vergiftet, man findet im Whiskyglas irgendetwas drin weil der Eiswürfel da geschmolzen ist. Pfah, hat mir das gestresst. Ich war nie in der Lage, das gut zu lösen. Ja, Menschen sind verschieden. Also ich habe gerne Schach gespielt und da löst man permanent Probleme. Habe ich auch gerne, spielt aber nicht gut. Ist ja egal. Also mir hat zum Beispiel Spaß gemacht und gewisse Güte, glaube ich, habe ich erreicht. Ja. Für so einen Inviertler Schachspieler ganz okay. Und du machst Tests auch mit, wo man Hinweise gibt, die nicht bewusst wahrgenommen werden und du kommst dann drauf, dass die Leute dann bei den Tests besser abschneiden. Man muss es wieder genauer differenzieren und man kann sagen, also wir haben Experimente gemacht, ja, nicht Tests in dem Sinn, wo wir Leuten Streichholzaufgaben gegeben haben und einer Gruppe sozusagen einen Lösungshinweis gegeben haben, der sehr wohl bewusst wahrnehmbar war, aber es war nicht den Leuten nicht bewusst klar, dass das ein Lösungshinweis ist. Mhm. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Wie muss man sich das vorstellen? Man kann sich vorstellen, ein Blatt Papier, auf dem dieses Problem oben steht und rechts oben auf dem Blatt Papier ist zum Beispiel das Logo der Forschungseinheit oben. Und dieses Logo hat die geometrische Grundstruktur der Lösung. Ja? Einfach so. Genau. Ohne. Das steht nur oben. Und es wird nichts gesagt. Es ist nur wie, das oft steht ja oft wo oben. Mhm. Ja? So ein Logo mit der Einheit, die dieses Experiment durchführt. Ja? Und das wurde auch hier so gemacht. Und das Spannende war schon, dass also die Gruppe, die diesen supraliminal wahrnehmbaren Hinweisreiz, dessen Lösungsrelevanz aber nicht bewusst war, ja, diese Aufgaben um 50% häufiger gelöst haben als die Vergleichsgruppe, die Kontrollgruppe, die keinen solchen Lösungshinweis bekommen. Um 50% mehr, das ist wirklich stichhaltig, das ist signifikant. Wenn jeder Lehrer durch seine Intervention 50% mehr Leistung bei den Schülern hervorrufen könnte, dann glaube ich, wäre das eine sehr tolle Methode, würde ich immer so sagen. Und das ist jetzt eine Beschreibung. Also diese Forschung ist praktisch eine Beschreibung. Wenn das so ist, dann können 50% mehr das lösen. Punkt. Begründung ist, es gibt, ist jetzt die Wissenschaft. Die Wissenschaft begründet nicht unbedingt sofort, warum das so ist. Dass es so ist, wird nachgewiesen. Ja, genau. Und warum ist es so? Ja, das muss man jetzt überlegen. Also da muss man, kann man verschiedene theoretische Konzeptionen haben. Das interessiert mich schon natürlich. Ja. Oder interessiert dich das peripher? Oder naja, ist das im Kern Hintergrund steckt was natürlich der Whitehead wieder mit seiner Wahrnehmungstheorie. Nicht? Wir haben das ganz am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, wir nehmen nur einen Bruchteil bewusst wahr, all dessen, was permanent alle 20 Millisekunden oder 10 Millisekunden oder eine Millisekunde auf uns einströmt. Ja, das meiste bleibt unbewusst. Ja, und wenn Whitehead recht hat, dann müsste das eine Auswirkung haben. Und das ist das? Und das haben wir eigentlich nachgewiesen. Das ist sogar auf einen komplexen, relativ schwierigen, die Aufgaben sind nicht gleich zu lösen, Problemlöseprozesse eine Auswirkung hat, was die Lösung anbelangt. Ja, und das finde ich eigentlich recht schön in diesem Zusammenhang. Ja, man kann natürlich nur weitergehend sich die Sachen anschauen. Es ist eigentlich ein sehr schöner Ansatz, um zum Beispiel zu untersuchen, wie denn zumindest ein Stück weit, wie denn bewusste und unbewusste zum Beispiel Lösungshinweise aufeinander einwirken oder sich gegenseitig beeinträchtigen. Mhm. Man kann zum Beispiel ein und derselben Person diesen supraliminal wahrnehmen, aber seinen lösungsrelevant unbewussten Lösungshinweis geben und zugleich einen bewussten Lösungshinweis geben. Mhm. Was wird dann passieren? Mhm. Also dieses Zusammenspiel vom unbewussten Prozess und Bewussten ist eigentlich kaum untersucht. Ja, und ich nehme mal an, dass wahrscheinlich ist, vielleicht gibt es aber Persönlichkeitsunterschiede, ich weiß es nicht, ja, oder ein Zustand, wenn ich sage, entspann dich und mach's locker, ein Unterschied zu den Leuten, wenn ich sie unter Druck setze, du musst möglichst viel dieser Beispiele in einer halben Stunde lösen, ja. Mag alles einen Unterschied ausmachen, ob ich mir die Zeit nehme oder den Unbewussten wirken zu lassen oder nur noch auf diesen Bewussten und nachdenke, diesen bewussten Hinweisreiz sozusagen einzusetzen und auf den anderen gar nicht mehr achte. Oder ob es dann so ist, wie darauf weisen sehr viele Untersuchungen hin, dass ich zuerst versuche, mit diesem Hinweis zu lösen. Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich auf einmal, komme ich in eine sogenannte Sackgasse, in eine Art Inkubationsphase. Ich höre auf zu lösen, ein Handlungsstopp. Ja, und man wird offener für auch so subliminale Sachen. Man verlässt sozusagen die Problempräsentation, die man bisher gehabt hat und versucht hat, das Problem mit dieser Präsentation zu lösen, gibt man auf und wird offener für neue Problempräsentationen. Die Gestaltpsychologen haben dann gesagt, dass es wird einfach umfokussiert, dass wird eine neue Gestaltzusammenhänge werden aufgebaut und ähnliche Dinge mehr. Das kann sein. Ja. Mhm. Aber es gibt eine ganze, glaube ich, Menge von spannenden Dingen, die man mit Hilfe dieses Ansatzes noch untersuchen und kann, die noch kaum untersucht worden sind. Wird es auch bei dir gehen? Unter anderem auch, glaube ich. Ja. Das ist einer meiner Bereiche. Evaluierung ist ein Thema. Ist ein anderes Thema. Evaluierung kennen wir jetzt mal, oder kenne ich jetzt von Fragebögen im Hotel. Das Management bietet sie anzukreuzen, ob das alles gut gepasst hat. Das ärgert mich immer furchtbar, weil ich mir denke, der Manager hätte das auch wahrnehmen können an mir, hätte auch fragen können, Herr Bodingbauer, brauchen Sie alles, haben Sie alles? Das ist nur eine, in Wirklichkeit, ein Abgeben von Verantwortung und eine Arbeit auf mich. Kann man so sehen, ist eine Möglichkeit. Oft wird man vielleicht Leute aber dann übersehen, weil man sie einfach nicht, weil sie einem durch die Lappen gehen sozusagen. Und mit dem ausgeteilten Blatt Papier kann man vielleicht mehr Informationen bekommen. Also es hat durchaus auch seine Vorteile, würde ich sagen, so eine Paper-and-Pencil-Evaluation. Und wenn man sehr viele Leute hat, mit denen man reden muss, dann geht halt sehr viel Arbeitszeit mit diesen Dingen drauf und das ist halt anders dann vielleicht schlauer zu machen. Und dazu kommt dann vielleicht auch noch, dass Leute im Face-to-Face vielleicht nicht ganz sich nicht trauen, wenn es negativ ist, die Bewertung so zu geben, wie sie sich vielleicht trauen würden, wenn sie anonym den Zettel dann wieder abgeben. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Man kann das nicht pauschal. Ich würde nicht sagen, dass das Face-to-Face nur Vorteile hätte. Ja. In diesem Setting. Also es gibt andere Settings, wo ich das Face-to-Face definitiv einem Zettel Papier vorziehen würde. Und du versuchst. Wenn man auch nachfragen kann, dann gleich. Und du versuchst in deiner Arbeit Whitehead mit Evaluierung zu verbinden. Das ist sehr vereinfacht gesagt. Sehr vereinfacht gesagt, ja. Also, das Grundproblem war das, also ich bin ausgegangen von Whiteheads Lernansatz und das sind unter anderem diese Learning Cycles oder Learning Zirkel, wie man es auch manchmal übersetzt. Des gestörten Gleichgewichtes, genau. Indem man wieder auf, neue, genau. auf höherem Niveau praktisch Sinn schafft. Genau, und in diesem Zusammenhang kann man ja dann sehen, dass es heute diese standardisierte Testen gibt, mit PISA, TIMSS und was es da alles gibt. Ja. Und die Frage ist, was sind die Auswirkungen dieses standardisierten Testens auf das Lernen? Ich glaube, es sind keine guten Auswirkungen. Ja, wenn man zentral zum Beispiel eine Matura macht, ja, dann muss natürlich das, was zentral bei dieser Matura kommen kann als Fragestellung, muss in der Schule gemacht worden sein. Es muss im Unterricht vorgekommen sein. Ansonsten wäre es unfair denen gegenüber, wo es im Unterricht vorgekommen ist. Ja, die hätten dann eine wesentlich schlechtere Ausgangsposition, die es nicht gehabt haben, im Verhältnis zu denen, die diese Themenstellung bearbeitet hätten mit einem Lehrer gemeinsam. Ja? Das heißt, man wird gezwungen im Unterricht, alles das, was kommen kann, zu machen. Ja? Und wenn man dann nur so ungeschickt ist, dass man sehr viel, ein sehr breites Spektrum an dessen, was alles kommen kann, ja, macht, dann wird der Lehrer dazu verdonnert, wirklich ein Teaching to the Test und zu machen, wo er nicht viel Zeit hat für die einzelnen Dinge, weil er muss ja alles durchbekommen. Ja? Genau diese Punkte, die ich jetzt erklärt habe, hat Whitehead damals schon genannt und war dagegen, gegen ein, wie es er genannt hat, External Testing, wo man nicht einbezieht das Wissen der Lehrer, die die Schüler unterrichtet haben, ja, oder des Direktors zumindest. Ja. Er sagt, ein externer Tester sollte niemals eine Frage stellen dürfen, bevor er nicht ein langes, ausführliches Gespräch mit dem Lehrer dieser Klasse geführt hat. Und wir haben versucht, eben eine Alternative zu entwickeln, wo sozusagen sich nicht das Lernen nach dem Testen richten muss, sondern wo sich das Testen nach dem Lernen richtet. Ich glaube, das macht wesentlich mehr Sinn, weil Learning Cycles kann ich nur dann machen, wenn sich der Lehrer nach den Bedürfnissen der Schüler richtet, um ein gut, möglichst gutes sozusagen Ungleichgewicht, relevantes Ungleichgewicht herzustellen. Ja. Und nicht danach richten, was von oben vorgegeben wird, weil es dann später dann bei der Zentralmatura oder bei PISA oder sonst wo vorkommt, weil man da ein besseres Ranking haben möchte. Ja? Ich glaube, dieses standardisierte Testen hat ganz massive negative Auswirkungen auf den Lernprozess an Schulen oder wird ihn haben, wenn er jetzt kommen sollte. Also du sagst, das Testen soll sich auf das Lernen ausrichten. Ja, umgekehrt und nicht. Und wie machst du das mit? Na, wir haben, also erstens einmal, das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass man weggehen muss von dieser Leistungsabprüfung. Schule ist mehr als Leistung. Jetzt haben wir einen Mähdrescher im Hintergrund. Ja. Und auch das muss stattfinden. Ja. Auch dieser Prozess ist ein wichtiger Prozess. Ja, der darf da mähen. Kuckerotz fällt, oder? Ja. Werden wir sehen, ob das noch hörbar ist dann in der. Also ich glaube, es geht noch. Sonst machen wir eine kurze Pause und schalten uns dann wieder ein, nachdem wir... Nein, wir sind in einer heißen Phase. Wir sind in einer heißen Phase. Nein, also eine Schule ist mehr als nur ein kleines Testen von Leistung. Für mich wäre das viel zu eng, für Whitehead ist das auch viel zu eng. Ja. Für ihn ist die Schule die Einheit. Ja. Ja, das, was an konkreten Lehrern vorhanden ist, mit deren Wissen, das über ihr Fach hinausgehen kann. Also wie es scheint, in Finnland wehrt man sich gegen externe Tests sehr stark, weil man sagt, das ist überhaupt, geht ja überhaupt nicht. Weil wir arbeiten hier nach allen unseren Mitteln kompetent und extern zu testen, das passt nicht zusammen. Ja. Also ich komme gerade von einer Tagung, wo auch Experten aus China anwesend waren und die suchen dringend nach alternativen Lernansätzen. Sie sagen, das auswendig lernen können ihre Schüler. Das beweisen sie in PISA-Tests und so weiter. Das können sie. Sie haben Entrance Examinations in China, die sehr wichtig sind natürlich. Man kommt nur dann in die Uni rein. Ja, das ist ein furchtbarer Aufwand immer. Ja, also da haben Eltern ja schon ganze, wurde mir berichtet, Riesenstraßen, Durchgangsstraßen gestoppt, damit der Lärm des Verkehrs sozusagen nicht mehr zu hören ist für ihre Kinder, die jetzt in dieser Aufnahmeprüfung sind. Also es sind zum Teil chaotische Zustände, die sich da abspielen. Ja? Also dieses, und sie sagen, also dieses dicke Mathematikbücher, wo unterschiedliche Typen von Mathematikaufgaben drin ist, wo es nur darum geht, dass ich einen bestimmten Lösungstyp wiedererkenne, auf dem Blatt Papier beim Entrance Examination Test zum Beispiel, damit ich ihn lösen kann. Aber ich bin kein kreativer Problemlöser und in Indien ist es ähnlich. Die haben da diese fünf Institutes of Technologies, das sind sehr angesehene Technologieuniversitäten. Und Es ist, wird immer mehr so, dass es eine private Anbieter gibt, die vorbereiten auf diese Tests. Ja? Und sie jammern sehr, dass sie nicht mehr die kreativsten Köpfe bekommen, sondern die bestvorbereitetsten Köpfe bekommen. Wo sich dann nachher herausgestellt, die sind nicht besonders kreativ. Na gut, aber was schlagt sie jetzt vor praktisch, oder was machst du jetzt? Also wir haben einen breiteren Ansatz, nicht nur die Leistung, ja, genau. Was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern das Schulleben insgesamt. Da gibt es ja auch Mobbing, da gibt es Aggressionen. Ja. Da geht es auch darum, zum Beispiel Kreativität zu entwickeln in der Schule. Ja. Nicht nur reine Leistung, es geht auch darum, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in den Schülern aufzubauen, die, wie wir wissen, ja sehr wichtig sind, auch für die psychische Gesundheit von Schülern und alle diese Dinge. Also Schule ist wesentlich breiter zu sehen und wir sehen es auch wesentlich breiter. Und wir haben einen Modulansatz entwickelt, wo jedes Modul einen für die Schule relevanten Bereich abdeckt. Potenziell der relevanten Bereich der Evaluierung abdeckt. Und dann kann man mit diesem Modul, wenn man es auswählt, evaluieren diesen Bereich. Ja? Das heißt, also Schulen bauen ihren eigenen Fragebogen zusammen. Es muss auch nicht unbedingt ein Fragebogen sein. Es kann auch ein Interview sein oder eine Diskussion sein. Ja? Wir haben alle Methoden sozusagen drinnen. Ja, wir haben auch standardisierte Tests. Es gibt ja von PISA freigegebene Materialien. Auch die könnten als Modul eingesetzt werden, wenn ein Lehrer grob wissen möchte, na, wie, so über den Daumen zumindest, wie gut liege ich denn in meiner Vorbereitung für eine Matura oder sonst wo. Ja. Also auch, wir versuchen das ganze Spektrum abzudecken oder ein relativ breites Spektrum abzudecken, sagen wir mal so, dessen, was Schule ist. Und weiter hat er gesagt, School is the unit. Educational unit. Also die Schule ist die erzieherische Einheit und nicht der einzelne Schüler oder der einzelne Lehrer oder sonst irgendetwas. Das heißt, ihr vervollständigt oder du vervollständigst, dass den bestehenden Wunsch nach Evaluierung eines Erfolgs von Lernprozessen, nämlich das abzutesten, ob die Kinder das können, du vervollständigst das über das blanke Lernen von Mathematik hinaus auf Leben, Entwickeln, Mobbing, Begabungen, Entwicklung positiver finden, Fähigkeiten wie Kreativität oder eben Selbstwirksamkeitsüberzeugung, soziale Kompetenz und solche Dinge mehr. Genau. Da sind wir bei der Weisheit. Und da war mal, wenn ich nur ein Wort zu dem noch vielleicht sagen könnte, und das war halt in Österreich vor einigen Jahren so, da sollten die Schulen ihr eigenes Profil entwickeln. Mhm. Eigentlich sollen sich heute halt immer noch, man hat das nicht geändert, nur man hat parallel dazu jetzt im Nachhinein eingeführt die Standards. Eben. Und das widerspricht sich ja völlig. Ja, aber ist es, sind da nicht die Lehrer ein bisschen über, also jetzt, du bist ja kein Lehrer, aber praktisch... Ich war lange Zeit ein Lehrer. Aber dieses Teaching to the Test, dass man das unterrichtet, praktisch was geprüft wird, das ist nicht unbedingt verlangt. Es könnte ja sein, dass man eine individuelle Schule sein kann mit einem individuellen Profil, mit Lernen und mit dem gesamten Paket, wie man es gemeinsam gewichtet mit der Schulpartnerschaft. Und jetzt kommt halt das Ministerium und testet halt etwas, was das Ministerium wissen will. Die werden alles testen können, was sie wollen. Es betrifft uns nicht als Schule. Nein, das Problem ist, dass wenn die Tests keine Auswirkungen hätten, die Tests haben aber massive Auswirkungen, sind sogenannte High-Stake-Testings. In den USA, sie entscheiden über Zulassung zu einer Universität. Laufbahn und damit Berufen und so weiter. Und das ist der entscheidende Punkt. Und damit wird es wichtig und damit werden sogar die Eltern fordern, dass dorthin unterrichtet wird. Was kann Zugang zu und auch die Schüler. Das heißt, Österreich ist einfach hier... In den USA haben wir das ja schon. No Child Left Behind Act von George W. Bush 2002 eingeführt. Aufgegeben. Ist im Wesentlichen aufgegeben worden, kann man sagen. Ja, es würde zumindest in Ländern... No one child left behind, das heißt, man darf niemanden zurücklassen. Ja, das ist ein sehr schönes Wort, nicht? Also es war das war der Wunsch, dass man sagt, praktisch, nicht selektieren, Das war eine Floskel zum Verkaufen. Okay. Aber bei uns wird selektiert, nach wie vor. Es wird auch in den USA selektiert, es gibt auch dort die Aufnahmetests. Ja. Aber wenn wir jetzt noch in Österreich bleiben, praktisch, Matura ist Selektion nach wie vor, daran hat sich nichts geändert. Selektion, wer es bis dorthin schafft, kann dann an höherer Bildung teilnehmen. Aber müsste man da nicht das gesamte System in Frage stellen und nicht nur ein bisschen an der Evaluierung schrauben? Oder ist es jetzt besonders, es schadet aber nicht an der Evaluierung zu schrauben, dass man sagt, okay, wir schauen uns jetzt alles an und nicht nur das, was die Schulbehörde will. Würde ich auch sagen, ja. Also ich glaube ja nicht, dass man mit einem Test zum Beispiel den besten Mediziner findet bei einer Aufnahmeprüfung. Ja, da habe ich große Bedenken, oder in der Psychologie. Habe ich große Bedenken, dass man die besten Leute findet für ein Psychologiestudium, für einen guten Psychotherapeuten nachher, habe ich höchste Bedenken. Ja. Also ich habe schon Probleme mit diesen Aufnahmetests. Ja. Auch auf der anderen Seite ist es halt so, manche Fächer in den Unis sind unglaublich überlaufen. Ja. Und das zerstört natürlich dann auch die Qualität der Bildung, die man dort erhalten kann. Finnland, Aufnahmebewerbung für Lehrer. Der Vorsitzende der Kommission sagt, wenn der Bewerber nicht einmal gelacht hat in dieser Stunde, wird er ihn nicht nehmen. Ist vielleicht übertrieben formuliert, aber praktisch Lachen wird bisher nicht abgeprüft bei Aufnahmetests. Humor, ja. Humor ist eine wichtige Variable im Unterricht. Und das bestätigen ja Schüler, die ankreuzen, für sie ist es wichtig, dass der Lehrer lachen kann, Humor hat. Ja, natürlich. Ja. Woran liegt das? Woran erinnern wir uns noch an unsere eigene Schulzeit? Nicht? Es sind nicht nur, aber auch die humorvollen Situationen. Ja, aber warum könnte man nicht dann schon auch sehr stark nach Humor die Lehrer auch suchen? Also, das ist ja dann nicht so kompliziert zusammenzuführen. Na, ich habe nichts gegen Humor. Also es gibt viele übertriebener Humor. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt auch verschiedene Arten von Humor. Nicht? Es gibt den staubtrockenen Humor, den manche lieben, andere wieder nicht lieben. Auch das ist so eine Variable, die nicht für jeden Schüler gleich wirksam sein muss. Das ist ja das ganze Problem. Erziehung ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Das macht die Erziehungswissenschaft. Alles rundherum anschauen. Wo auch immer man rücken kann und wo auch immer man. Ja, es ist ihre Aufgabe letztendlich, zumindest die der Schulerziehungswissenschaft oder Schulforschung und Unterrichtsforschung. Erziehungswissenschaft überhaupt? Gibt es genug Leute, die das machen, die das interessiert? Ist es eine Orchideenwissenschaft oder ist man da alleine oder gibt es viele Menschen, die das tun und vorantreiben? Abzählbar viele. Es gibt sehr viele erziehungswissenschaftliche Fachbereiche, Institute in Österreich. Gibt's? Ja. Und es gibt ja sehr viele hohe Studierendenzahlen. Also wir haben 1000 Studenten der Erziehungswissenschaft und damit, glaube ich, sind wir der zweite oder drittstärkste Fachbereich an der Universität Salzburg. Und international? Also was jetzt die Studenten anbelangt, sind wir sehr nachgefragt und auch wir hatten auch nie Probleme, also fast nie Probleme, nach Besetzungen von frei werdenden, vakant werdenden Lehrstühlen also Bewerber zu bekommen. Also auch in Amerika ist in der Regel nicht höherer Stellenwert der Erziehungswissenschaft? Ich würde sagen, gleich hoch. Okay. Also ich glaube, man sieht überall, dass Erziehungswissenschaft wichtig ist für die Zukunft und ja, auch das Blühen einer Gesellschaft letztendlich danach. Also jammern gibt es keine großen Gründe. Wir jammern, dass wir zu wenig Ressourcen. Betreuer haben für die vielen Studenten. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Franz, ich glaube, wir machen den Deckel zu. Schön. Und widmen uns den Kirschen. Im Nachbarsgarten, oder? Ja. In deinem Garten steht der Baum. In meinem. Noch ein bisschen was. Du kannst dich gerne raufwagen. Wir sind nur noch die ganz oben dran. Ja, aber die schauen noch. Da wollte ich nicht runterfallen. Ja, müssen wir noch etwas sagen, was nicht gesagt worden ist? Ich glaube nicht. Was jetzt nicht gesagt wurde, wird uns dann heiß einfallen. Heute Morgen übermorgen. Ja. Gut, danke. Dankeschön. Das war die physikalische Soiree August, die Ausgabe Nummer 182, wenn ich richtig gezählt habe. Die Sache mit der Erziehungswissenschaft. Franz Riffert, ich war bei ihm auf seiner Terrasse. Vielen Dank. Thank you.